SWR 2 Hörspiel. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. RAF Heavy Bombers, the target is Dresden. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army. The day after the RAF strike at Dresden, B-17 Bombers of the 8th United States... Das ist alles passiert, mehr oder weniger. Die Kriegsgeschichten entsprechen jedenfalls so ziemlich der Wahrheit. Ein Typ, den ich damals kannte, ist tatsächlich in Dresden erschossen worden, weil er einen Teekessel mitgenommen hat, der ihm nicht gehörte. Ein anderer hat tatsächlich gedroht, seine persönlichen Feinde nach dem Krieg von professionellen Killern umlegen zu lassen. Und so weiter. Seit ich vor 23 Jahren aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrte, hoffte ich, dass es mir irgendwann leicht fallen würde, über die Zerstörung von Dresden zu schreiben. Aber dazu fällt mir nur dieses berühmte Lied aus meiner Kindheit ein. Ich heiße John Johnson und bin aus Wisconsin. Ich arbeite im Sägewerk dort. Und die Leute, die ich sehe, wenn ich über die Straße gehe, fragen nach meinem Namen. Und ich kann sagen, ich heiße John Johnson und bin aus Wisconsin und immer so weiter. Manchmal abends, wenn ich allzu schwermütig werde, schalte ich das Radio an und höre mir eine Gesprächsrunde aus Boston oder New York an. Musiksendungen ertrage ich nicht, wenn ich zu viel getrunken habe. Oh, ich habe mich aus der Zeit gelöst. Aber doch bestimmt nicht einfach so, oder? 1967 bin ich von einer fliegenden Untertasse verschleppt worden. Eine Untertasse? Ja, vom Planeten Tralfamador. Da hat man mich auch hingebracht. Um was mit Ihnen zu machen? Sie haben mich nackt in ihrem Zoo ausgestellt. So? Zusammen mit Montana Wildhack. Montana Wildhack. Einige von Ihnen da draußen werden sich noch an das Leinwandsternchen erinnern, das seit einiger Zeit als vermisst gilt. Sie haben mich dort mit Montana gepaart. So? Ja. Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Ein Pflichttanz mit dem Tod. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Vonnegut. Aus dem Amerikanischen von Gregor Hinz. Erster Teil: Das Lächeln der Mona Lisa. Manchmal überfällt mich auch eine Krankheit, die mit Alkohol und dem Telefon zu tun hat. Kurt, wie geht's dir? Wir haben uns ja ewig nicht gesprochen. Hör zu, ich schreibe dieses Buch über Dresden. Ich bräuchte etwas Hilfe, weil ich mich nicht an alles erinnere. Meinst du, ich könnte dich mal besuchen? Wir könnten etwas trinken und reden und vielleicht fallen uns ein paar Sachen ein. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Naja, kannst aber trotzdem vorbeikommen. Ich glaube, der Höhepunkt dieses Buches wird die Hinrichtung von Edgar Derby sein, der armen Sau. Das ist doch der Gipfel der Ironie. Eine ganze Stadt wird in Schutt und Asche gelegt. Tausende und Abertausende von Menschen kommen um. Und dann wird dieser eine amerikanische Infanterist von einem Exekutionskommando erschossen, weil er in den Trümmern einen Teekessel findet und mitnimmt. Findest du denn nicht, dass das der Höhepunkt sein sollte? Ich kenne mich damit nicht aus. Es ist dein Geschäft, mit Höhepunkten und Nervenkitzel, Spannung und Konflikten Handel zu treiben, nicht meins. Mein hübschester Entwurf befindet sich auf der Rückseite einer Tapetenrolle. Ich habe die Malkreide meiner Tochter benutzt. Jede Hauptfigur hat eine andere Farbe. Am einen Ende der Rolle fängt die Geschichte an, am anderen ist der Schluss. Und in dem großen Mittelteil ist die Mitte. Und die blaue Linie trifft Kurt. Auf die rote Linie und dann auf die gelbe Linie. Und die gelbe Linie hört Kurt. Auf, weil die Figur, die von der gelben Linie dargestellt wird, tot ist und so weiter. Kurt. Tja, ein vertikales, orangefarben schraffiertes Band bezeichnet die Zerstörung von Dresden. Kurt. Und alle Linien, die noch am Leben sind, führen hindurch und kommen am anderen Ende wieder heraus. Etwa zwei Wochen, nachdem ich meinen alten Kriegskameraden Bernard V. O'Hare angerufen hatte, fuhr ich tatsächlich zu ihm. Ich hatte eine Flasche irischen Whisky in der Hand und klopfte an die Tür seines wunderschönen Backsteinhauses. Ah, Sie sind's. Seine Frau Mary ließ mich ein, aber irgendetwas an diesem Abend passte ihr nicht. Ihr habt hier wirklich ein sehr gemütliches Haus. Ich habe euch ein Eckchen zurechtgemacht, wo ihr euch ungestört unterhalten könnt. Das klang für mich nach zwei Ledersesseln vor einem Kaminfeuer in einem getäfelten Zimmer, wo zwei alte Soldaten trinken und plaudern können. Da lang. Stattdessen führte sie mich aber in die Küche. Sie hatte zwei unbequeme Stühle an einen Küchentisch mit weißer Porzellanplatte geschoben. Diese Tischplatte reflektierte das grelle Licht einer darüber hängenden 200-Watt-Birne. Es war, als hätte Mary einen Operationsraum hergerichtet. Für dich. Danke. Auf den Tisch stellte sie ein einziges Glas. O'Hare kann diese harten Sachen seit dem Krieg leider nicht mehr trinken. Ach so. Ich bin gleich zurück. Ja. Hallo, Billy. Hallo. Setz dich doch. Habe ich irgendwas gesagt oder getan? Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Gedanken. Es hat nichts mit dir zu tun. O'Hare war verlegen. Er wollte mir aber nicht verraten, wo das Problem lag. Ja. Ja, da sitzen wir nun. Ich konnte mir nicht erklären, was Mary so gegen mich aufgebracht hatte. Ich war ein freundlicher Familienvater. Ich war nicht geschieden. Ich war kein Säufer. Ich hatte ihren Mann im Krieg nicht ein einziges Mal übers Ohr gehauen. Doch kleine Kinder damals. Unversehens war Mary wieder aufgetaucht. Was? Ihr wart kleine Kinder im Krieg, nichts weiter. Aber das wirst du natürlich so nicht schreiben, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Aber ich... Du wirst so tun, als wärt ihr Männer gewesen, nicht Kinder. Und im Film werdet ihr dann von Frank Sinatra gespielt und John Wayne oder von irgendwelchen anderen alternden Dreckskerlen, die sich für Stars halten und den Krieg toll finden. Und der Krieg wird einfach wunderbar aussehen. Und dann wird es noch viel mehr davon geben. Aber es werden nicht Helden sein, die kämpfen, nein. Sondern Kinder. Kleine Kinder wie unsere. Da begriff ich. Und deshalb hob ich meine rechte Hand zum Schwur. Mary, ich glaube eigentlich nicht, dass dieser Roman, den ich schreibe, jemals fertig wird. Aber falls ich es doch noch schaffen sollte, wird es für Frank Sinatra oder John Wayne keine Rollen geben. Versprochen. Du solltest es der Kinderkreuzzug nennen. So wurden wir Freunde und ich durfte in einem der Kinderzimmer der O'Hares schlafen. Auf dem Nachttisch lag eine lustig illustrierte Bibel. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, da Lot gen Zoar einkam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und kehrte die Städte um und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Wie das so ist. Die Menschen in diesen beiden Städten waren abscheulich, wie allgemein bekannt ist. Die Welt war ohne sie viel besser dran. Und Lots Frau durfte sich bekanntlich nicht umdrehen, um die Stelle anzusehen, wo all die Menschen und ihre Häuser gewesen waren. Sie tat es trotzdem, wofür ich sie liebe, denn es ist so menschlich. Deshalb erstarrte sie zur Salzsäule, wie das so ist. Man soll nicht zurückblicken, ich werde es jedenfalls nicht mehr tun, denn mein Buch über den Krieg ist jetzt fertig und es fängt so an. Hört mal her, Billy Pilgrim hier behauptet, er habe sich aus dem Lauf der Zeit gelöst. Und endet so. Chilp, chilp. Für alle, die sich erst jetzt zugeschaltet haben. Billy Pilgrim hier wurde 1922 in Ilium im Staat New York als einziges Kind eines dort ansässigen Friseurs geboren. Als Kind sah ich ein bisschen seltsam aus. Man rief mich, hey, Colaflasche, wegen meiner Gestalt, groß und schlaksig. Sie gehörten zu den besseren Schülern? Ja, nach meinem Schulabschluss besuchte ich ein Semester lang Abendkurse am Institut für Augenoptik in Ilium. Dann wurden Sie zum Militärdienst im Zweiten Weltkrieg eingezogen? Ich diente bei der Infanterie in Europa und geriet in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mhm. 1945 wurde ich ehrenhaft entlassen und nahm mein Studium am Institut für Augenoptik wieder auf. Und in Ihrem letzten Jahr dort verlobten Sie sich mit der Tochter des Gründers und Eigentümers des Instituts. Ja. Ja. Dann erlitt ich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Genau. Aber in der Klinik für Kriegsveteranen in der Nähe von Lake Placid haben sie mich mit Elektroschocks und so wieder hingekriegt. Gut. Sie heirateten ihre Verlobte und schlossen das Studium ab. Mein Schwiegervater half mir, ein Brillengeschäft in Ilium zu eröffnen. Und Ilium ist ein ausgesprochen guter Ort für Augenoptiker, nicht? Ja. Dort befindet sich die General Forge and Foundry Company. Ja, ja. Eine Stahlschmiede. Jeder Angestellte ist verpflichtet, eine Schutzbrille zu besitzen und diese in den Werkhallen zu tragen. Die Firma beschäftigt in Ilium 68.000 Menschen. Die Arbeiter benötigen also eine Menge Brillengläser und eine Menge Gestelle. Geld verdient man aber nur mit den Gestellen. Nee, sie kamen zu Wohlstand. Durchaus. Sie haben zwei Kinder? Barbara und Robert. Barbara hat dann auch einen Augenoptiker geheiratet? Ja, ich half ihm, sein Geschäft zu eröffnen. Und Ihr Sohn Robert hingegen wurde Soldat? Ja, er hatte große Schwierigkeiten in der Schule und ging zu den Green Berets, der berühmten Eliteeinheit. Und da bekam er sein Leben wieder in den Griff? Ja, er kämpft in Vietnam. Anfang 1968 charterten Sie und eine Gruppe von Augenoptikern ein Flugzeug, das Sie von Ilium zu einer internationalen Optikertagung in Montreal bringen soll. Und das Flugzeug stürzte dann auf dem Sugarbush Mountain in Vermont ab. Alle waren tot, außer Sie. Wie das so ist. Auf meiner Schädeldecke habe ich eine schreckliche Narbe. Hier. Ja. Aber während Sie sich in einem Krankenhaus in Vermont erholten, starb Ihre Frau an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein Unfall. Wie das so ist. Nach dem Flugzeugunglück zogen Sie sich eine Zeit lang zurück. Ihre Tochter kümmert sich seitdem um Sie. Ja, Barbara. Und jetzt hört mal her. Billy Pilgrim hier behauptet, er habe sich aus dem Lauf der Zeit gelöst. Billy hat sich als seniler Witwer schlafen gelegt und ist an seinem Hochzeitstag aufgewacht. Er ist 1955 durch eine Tür getreten und 1941 aus einer anderen herausgekommen. Genau. Er ist durch diese Tür zurückgegangen, um sich im Jahr 1963 wiederzufinden. Ich habe viele Male meine eigene Geburt und meinen Tod gesehen, aber ich weiß nie, welche der Ereignisse, die dazwischen liegen, ich als nächstes aufsuchen werde. Wie würden Sie das nennen, was Ihnen da widerfährt? Ich bin ein Zeitspastiker. Hab keinen Einfluss darauf, wohin es mich als nächstes verschlägt. Macht Ihnen das Spaß? Nicht unbedingt. Ich habe ständig Lampenfieber, denn ich weiß ja eigentlich nie, welchen Abschnitt meines Lebens ich als nächstes spielen muss. Einige Nachteulen in Ilium hörten Billy im Radio und einer rief Billys Tochter Barbara an. Sie und ihr Mann fuhren sofort nach New York und brachten Billy nach Hause. Vater, Vater, Vater! Barbara, alles, was ich im Radio gesagt habe, ist wahr. Ich bin an dem Abend, dass du geheiratet hast, von 12 Famadorian verschleppt worden. Unmöglich! Wir haben dich nicht eine Minute vermisst. Ihr konntet mich gar nicht vermissen, weil mich die 12 Famadorian durch eine Zeitkrümmung mitgenommen haben. Zeitkrümmung? Ja, und das macht möglich, dass ich zwar viele Jahre auf Troll Famador verbracht habe, von der Erde aber nur eine Mikrosekunde lang fort gewesen bin. Der Monat verging ohne weiteren Zwischenfall. Dann schrieb Billy einen Brief an den Newsleader in Ilium, den die Zeitung abdruckte. Darin beschrieb er die Lebewesen auf Troll Famador. Sie sind gut 60 Zentimeter groß und grün. Und ihre Form gleicht einem Klopömpel. Sie stehen auf ihrem Saugnapf und ihr Stiel, der äußerst biegsam ist, zeigt meistens in den Himmel. Am oberen Ende jedes Stiels befindet sich eine kleine Hand. In der Handfläche ist ein grünes Auge. Die Wesen sind freundlich und sie sind in der Lage, 4 Dimensionen wahrzunehmen. Sie bedauern uns Erdlinge, die wir nur 3 Dimensionen sehen und können uns eine Menge wunderbarer Dinge beibringen, insbesondere über die Zeit. Billy versprach in seinem nächsten Brief, einige dieser wunderbaren Dinge zu erwähnen. Er schrieb gerade an diesem Brief, als der erste gedruckt wurde. Das Wichtigste, was ich auf Trelfamador gelernt habe, ist, dass eine Person, die stirbt, nur zu sterben scheint. Sie ist in der Vergangenheit noch immer sehr lebendig, weshalb es äußerst albern ist, wenn die Menschen bei ihrer Beerdigung weinen. Alle Zeiten, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft haben immer existiert und werden immer existieren. Die 12 Famadorier sind fähig, all diese unterschiedlichen Zeiten zu betrachten. Gerade so, wie wir zum Beispiel einen Abschnitt der Rocky Mountains betrachten können. Sie können sehen, wie dauerhaft all die Augenblicke sind, aus denen die Zeit besteht, und sie können jeden Augenblick besichtigen, für den sie sich gerade interessieren. Dass ein Augenblick an den nächsten gereiht ist, wie Perlen auf einer Schnur, dass ein einmal vergangener Augenblick für immer verloren sein soll, ist nur eine Illusion, die wir hier auf der Erde haben. Wenn ein Trelfamadorier eine Leiche sieht, denkt er einfach nur, dass die Person in diesem Augenblick in einem schlechten Zustand ist, dass dieselbe Person aber in vielen anderen Augenblicken in bester Verfassung ist. Wenn ich nun also höre, dass jemand tot ist, zucke ich nur die Schultern und sage, was die Trelfamadorier über die Verstorbenen sagen, nämlich, wie das so ist. Und so weiter. Billy schrieb diesen Brief im Hobbykeller seines verlassenen Hauses, weil hier seine alte Schreibmaschine stand. Ein richtiges Ungetüm, so schwer wie eine Autobatterie. Billy konnte sie kaum tragen, weshalb er seinen Brief gleich hier tippte. Die Ölheizung war ausgefallen und die Temperatur im Haus war auf 10 Grad gefallen, was Billy aber nicht bemerkte. Er saß barfuß noch in seinem Schlafanzug und Bademantel da, obwohl es schon später Nachmittag war. Billys Herzfalten aber glühten wie Kohlen. Was sie so sehr erhitzte, war Billys Überzeugung, dass er mit der Wahrheit über die Zeit sehr vielen Menschen Trost bringen würde. Und so weiter. Papa, verdammt, du sag doch was! Als Barbara ihn endlich fand, war sie beinahe hysterisch, weil sie nur noch damit rechnete, seine Leiche zu finden. Warum hast du nicht geantwortet, als ich gerufen habe? Sie hatte die Zeitung in der Hand. Die Ausgabe, in der Billy seine Freunde von Trafalmador beschrieb. Ich hab dich nicht gehört. Lüg mich nicht an, Vater! Ich weiß genau, dass du mich gehört hast, als ich dich gerufen habe. Sie machte ihm augenblicklich ein riesiges Geschrei wegen des Briefs in der Zeitung. Du machst dich vor allen Leuten lächerlich. Dich und jeden, der mit dir zu tun hat. Vater, Vater, Vater, was sollen wir nur mit dir machen? Was ist denn mit meinem Brief, dass er dich so wütend macht? Er ist einfach verrückt! Es gibt keinen Planeten Trafalmador! Man kann ihn von der Erde aus nicht sehen, wenn du das meinst. Doch. Von Trafalmador kann man übrigens die Erde auch nicht sehen. Sie sind beide sehr klein und sie sind sehr weit voneinander entfernt. Wie bist du überhaupt auf den verrückten Namen Trafalmador gekommen? So nennen ihn die Wesen, die dort leben. Ach du meine Güte. Kann ich dir eine einfache Frage stellen? Natürlich. Wie kommt es, dass du vor dem Flugzeugabsturz nie davon erzählt hast? Ich fand, die Zeit war noch nicht reif. Das erste Mal habe ich mich sogar schon 1944 aus der Zeit gelöst. Lange vor meiner Reise nach Trafalmador. Das gibt's doch nicht. Die Trafalmadorier haben da nichts mit zu tun gehabt. Sie haben mir nur später einen Einblick in das gegeben, was tatsächlich geschehen ist. Im Krieg war Billy Hilfskaplan und das ist in der amerikanischen Armee in der Regel eine Witzfigur. Billy war da keine Ausnahme. Was willst du? Du hast keine Möglichkeit, dem Feind zuzusetzen oder deinen Freunden zu helfen. Während seiner Ausbildung in South Carolina spielte Billy auf einer kleinen, schwarzen, wasserfesten Orgel Kirchenlieder aus seiner Kindheit. Die Orgel hat 39 Tasten und 2 Register. Vox Humana und Vox Celestis. Billy war auch für einen tragbaren Altar verantwortlich, einen grau-grünen Aktenkoffer mit ausziehbaren Beinen. Mit blutrotem Plüsch gefüttert. Im kuscheligen Futter liegen ein Kreuz aus eloxiertem Aluminium und eine Bibel. Altar und Orgel waren von einer Staubsaugerfirma in Camden, New Jersey hergestellt worden. Und das steht auch drauf. Dann wurde Billy nach Übersee abkommandiert. Man benötigte ihn im Hauptquartier eines Infanterieregiments, das in Luxemburg eingesetzt war. Der Hilfskaplan des Regimentsgeistlichen war gefallen, wie das so ist. Als Billy in das Regiment eintrat, wurde es gerade von den Deutschen in der berüchtigten Ardennenoffensive vernichtet. Billy lernte den Geistlichen, dem er helfen sollte, überhaupt nicht kennen. Nicht einmal einen Stahlhelm oder Kampfstiefel haben sie mir ausgehändigt. Das war im Dezember 1944. Der letzte Großangriff der Deutschen in diesem Krieg. Billy überlebte. Allerdings als benommener Wanderer weit hinter den deutschen Linien. 3 andere Wanderer, die nicht ganz so benommen waren, erlaubten Billy, sich ihnen anzuschließen. 2 Späher und ein Panzerabwehrschütze ohne Verpflegung oder Landkarten. Ist Schnee, wenn du Hunger hast. Bei dem Versuch, den Deutschen aus dem Weg zu gehen, lieferten sie sich einer immer tieferen ländlichen Stille aus. Sie gingen im Gänsemarsch. Zuerst die Späher. Gerissen. Elegant. Leise mit ihren Gewehren. Dahinter kam der Panzerabwehrschütze. Ein beschränkter Trampel, der sich die Deutschen mit einem 45er Colt-Automatik in der einen und einem Nahkampfmesser in der anderen vom Leib halten will. Zum Schluss kam Billy Pilgrim. Unbewaffnet. Niedergeschlagen. Den Tod vor Augen. Billy sah grotesk aus. Er war gut 1,90 groß, mit fallenden Schultern und einer Brust wie eine Streichholzschachtel. Er hatte weder Helm noch Mantel. Noch eine Waffe, noch Stiefel. Seine Füße steckten in billigen Halbschuhen, die er von zu Hause mitgebracht hatte. Inzwischen hatte er schon einen Absatz verloren. Er schien dadurch die ganze Zeit auf und ab zu hüpfen. Auf und ab. Ein unfreiwilliger Tanz. Billy trug eine dünne Feldjacke, ein Hemd und eine kratzige Wollhose und darunter eine lange, durchgeschwitzte Unterhose. Er war der einzige der vier, der einen Bart hatte. Und ab. Am dritten Tag ihrer Wanderung wurden die vier aus der Ferne beschossen, als sie eine schmale, gepflasterte Straße überquerten. Hier ein Schuss für die Späher, der nächste für Roland Weary, den Panzerabwehrschützen. Und die vierte Kugel galt Billy, der mitten auf der Straße wie angewurzelt stehen blieb, während Weary und die Kundschafter sich schon in einem Graben in Sicherheit gebracht hatten. Runter, blöder Motherfucker! Dieser letzte Ausdruck war in der Sprache der weißen Amerikaner 1944 noch unseltenheit. Er war noch unverbraucht und überraschend für Billy und tat seine Wirkung. Es scheuchte ihn von der Straße runter. Hab ich dir schon wieder das Leben gerettet, du Volltrottel? Ja, danke. Weary rettete Billy schon seit Tagen das Leben, indem er ihn verfluchte, mit Tritten und Ohrfeigen malträtierte und vor sich herschubste. Bei dir geht es nur mit Gewalt. Aus eigenem Antrieb unternimmst du rein gar nichts. Weary war genauso unerfahren im Krieg wie Billy. Auch er war ein Nachrücker. Als Kanonier war er an einem einzigen, aus Ärger abgefeuerten Schuss beteiligt gewesen. Aus einem 57mm Panzerabwehrgeschütz. Die Kanone hat so einen ratschenden Lärm gemacht. Als würde unser Allmächtiger selbst seinen Hosenstall öffnen. Eine 10 Meter lange Flammenzunge schleckte Schnee und Gestrüpp auf. Das Mündungsfeuer hinterließ so einen schwarzen Pfeil, der genau anzeigte, wo die Kanone verborgen war. Der Schuss ging leider daneben. Und zwar neben einen deutschen Tigerpanzer. Er schnüffelte, schwenkte seine 88mm Schnauze, entdeckte uns und feuerte. Alle Kanoniere waren tot, außer mir. Wie das so ist. Roland Weary war erst 18. Er stand am Ende einer unglücklichen Kindheit, die er überwiegend in Pittsburgh, Pennsylvania verbracht hatte. Zu Hause war er äußerst unbeliebt. Unbeliebt, weil er dumm, fett und gemein war. Und weil er, ganz gleich wie oft er sich wusch, nach Frühstücksspeck roch. Er wurde in Pittsburgh immer von irgendwelchen Leuten stehen gelassen, die ihn nicht dabei haben wollten. Das macht mich so krank. Wenn Weary stehen gelassen wurde, suchte er sich darum jemanden, der noch unbeliebter war als er selbst und gab sich eine Weile mit ihm ab, als wären sie befreundet. Später fand er dann irgendeinen Vorwand, um ihn ordentlich zu verprügeln. Billy? Ja? Schau mal. Das ist mein Nahkampfmesser. Das gehört nicht zur offiziellen Ausrüstung. Ah, interessant. Ist ein Geschenk meines Vaters. Es hatte eine 30 cm lange, im Querschnitt dreieckige Klinge. Sein Griff war ein Schlagring, eine Reihe von Löchern, durch die Weary seine kleinen Wurstfinger steckte. Fühl mal, Billy. Das ist kein gewöhnlicher Schlagring. Er ist voller Dornen. Weary fuhr mit den Spitzen über Billys Wange und drückte sie zärtlich ein wenig hinein. Wie fändest du das, so ein Ding abzukriegen, ha? Ah! Hä? Nicht gut. Weißt du, warum die Klinge dreieckig ist? Nein. Sie macht eine Wunde, die sich nicht schließt. Oh. Die Wunde, die der Typ abkriegt, hat drei Seiten. Wenn du ein normales Messer reinsteckst, ist's nur ein Schnitt, kapiert? Ein Schnitt geht ganz schnell wieder zu, kapiert? Kapiert. Scheiße, was weißt du denn eigentlich? Was zum Teufel bringen die euch im Studium eigentlich bei? Ich hab das ja nicht lange gemacht. Tatsächlich hatte Billy erst ein Semester studiert und das auch nicht an einer richtigen Universität, sondern an der Abendschule des Instituts für Augenoptik in Ilion. College-Fuzzi, das Leben ist mehr als das, was in Büchern steht. Wirst schon noch sehen. Billy antwortete darauf nicht, als er da im Graben lag, denn er wollte vermeiden, dass das Gespräch länger dauerte als nötig. Es ist Zeit, weiter vorzurücken. Ja. Bis jetzt ist noch niemand vorbeigekommen, um nachzusehen, ob wir getroffen sind oder um uns endgültig zu erledigen. Dann sollten wir mal selber nachschauen. Ja. Die beiden Späher im Graben strichen über die Walnussholzschäfte ihrer Gewehre. Wer auch immer hier geschossen hat, ist offenbar weit weg und ganz allein. Also los! Die vier kletterten aus dem Graben und krochen in einen Wald. Wie große, glücklose Säugetiere. Was sie auch waren. Dann richteten sie sich auf und liefen schnell weiter. Die Kiefern waren hier in Reihe und Glied gepflanzt. Keine kein Unterholz zur Deckung. Eine einzige offene Schneelandschaft. Den Amerikanern blieb nichts übrig, als Spuren zu hinterlassen, die so eindeutig waren wie Diagramme in einem Lehrbuch für Tanzschüler. Vorseite halten. Mann, schließ auf! Bleib dicht hinter uns! Weary sieht aus wie eine Figur von Lewis Carroll. Weary war klein und dick und trug seine gesamte Gefechtsausrüstung. Alles, was ihm jemals zugeteilt worden war, samt der ganzen Geschenke von zu Hause. Baumwollunterhemd, Wollunterhemd, Wollhemd, Pullover, Feldbluse, Jacke, Mantel, Kampfstiefel, Gasmaske, Feldflasche, Essgeschirr, Verbandpäckchen, Kampfmesser, Decke, Zeltbahn, Regenmantel, schusssichere Bibel und ein Balsaholzklotz. Gedacht als Schlafkissen für den Unterstand. Dazu ein Prophylaxe-Päckchen. Mit zwei unverwüstlichen Kondomen. Nur zur Verhinderung von Krankheiten. Er besaß eine Trillerpfeife. Die benutze ich erst, wenn ich zum Unteroffizier befördert werde. Dazu eine Broschüre mit dem Titel »Kenne deinen Feind« und eine weitere mit dem Titel »Warum wir kämpfen« und ein Büchlein mit deutschen Redewendungen in englischer Lautung, mit dessen Hilfe Weary in der Lage sein würde, die Deutschen zum Beispiel zu fragen: »Wo ist ihr Hauptquartier?« und »Wie viele Feldhaubitzen haben sie?« oder ihnen zu befehlen: »Ergeben sie sich! Ihre Lage ist ausweglos!« und so weiter. Wearys größter Schatz aber war ein versautes Foto, das eine Frau bei dem Versuch zeigte, Geschlechtsverkehr mit einem Shetland-Pony zu haben. Was sagt man dazu? Das ist doch unfassbar. Die Frau und das Pony standen vor einem drapierten, mit Filzbällchen gesäumten Samtvorhang und wurden von dorischen Säulen flankiert. Oh Mensch, Billy! Wenn du weiter so trödelst, verlierst du doch den Anschluss. Mach voran! Sein Blick auf die Welt da draußen ist nur auf das beschränkt, was er durch den engen Schlitz zwischen Helmrand und Schal erkennen kann. Der Schal, den Weary von zu Hause bekommen hatte, verbarg sein Babygesicht vom Nasenrücken abwärts. Er fühlte sich darin so pudelwohl, dass er sich leicht vormachen konnte, er hätte den Krieg überlebt und wäre schon zu Hause in Sicherheit, um seinen Eltern seine Kriegsgeschichte zu erzählen. Während unsere Kriegsgeschichte ja gerade erst anfängt. Da gab es diesen großen deutschen Angriff. Und ich und meine Kumpels aus der Panzerabwehr kämpften mit allem, was wir hatten, bis alle außer mir tot waren. Wie das so ist. Worauf ich mich mit zwei Spähern zusammentat. Wir wurden sogleich enge Freunde und nannten uns die drei Musketiere. Gemeinsam beschlossen wir, uns zu den eigenen Linien durchzuschlagen. Wir wollten schnell vorankommen. Rückzug kam nicht in Frage. Aber dann war da dieser verdammte Student. Er war so schwach, dass er überhaupt nicht in der Army hätte sein dürfen. Und er bat uns, ihn mitzunehmen. Er hatte nicht einmal ein Gewehr oder ein Messer. Er hatte nicht einmal einen Helm oder eine Mütze. Er konnte nicht einmal richtig gehen. Er hüpfte immer nur auf und ab, was uns alle völlig verrückt machte und unsere Stellung verriet. Er war ein Jammerlappen. Wir schoben und trugen und schleppten den Studenten zurück, bis wir die eigenen Linien erreichten. Wir retteten ihm die gottverdammte Haut. Wir waren schließlich die drei Musketiere. In Wearys Kopf erreichte seine Kriegsgeschichte hiermit ihren Höhepunkt. Ein Offizier beglückwünschte die drei Musketiere und versprach, sie für den Bronze Star vorzuschlagen. Jungs, kann ich sonst noch irgendetwas für euch tun? Jawohl, Sir! Wir würden gern bis zum Ende des Krieges zusammenbleiben, Sir! Können Sie vielleicht arrangieren, dass die drei Musketiere unter gar keinen Umständen auseinandergerissen werden, Sir? Das war der Moment, als Weary wieder aus seinem Traum erwachte und feststellte, dass sie tatsächlich nur noch zu dritt waren. Hey! Wartet mal. Was denn? Wir haben den bescheuerten Studenten wieder verloren. Billy Pilgrim war im Wald stehen geblieben. Ich geh schon. Er lehnte mit geschlossenen Augen an einem Baum. Sein Kopf war in den Nacken gesackt, die Nasenflügel blähten sich. Wie ein Dichter im Pantheon. Hier geschah es, dass Billy sich zum ersten Mal aus dem Zeitstrom löste. Seine Aufmerksamkeit begann in hohem Bogen durch sein gesamtes Leben zu schwingen, bis in den Tod. Ein veilchenblaues Licht? Es gab dort weder andere Menschen noch irgendwelche Dinge. Nur das veilchenblaue Licht und ein Surren. Und dann schwang sich Billy zurück, bis kurz vor seine Geburt. Ein Zustand aus rotem Licht und Blubbern. Und dann schwang er sich wieder ins Leben vor und hielt inne. Ich als kleiner Junge mit meinem behaarten Vater im YMCA von Ilium unter der Dusche. Der Geruch des Chlors vom Schwimmbad nebenan. Das Knallen des Sprungbretts. Der kleine Billy hatte furchtbare Angst, denn sein Vater hatte angekündigt, dass Billy schwimmen lernen sollte nach einer denkbar schlichten Methode. Ich werde dich auf der tiefen Seite ins Wasser werfen und dann wirst du verdammt nochmal schwimmen. Es war wie eine Hinrichtung. Billy war wie betäubt, als sein Vater ihn aus dem Duschraum zum Schwimmbecken trug. Seine Augen waren geschlossen. Als ich sie wieder öffne, liege ich am Boden des Beckens. Überall tönt wunderschöne Musik. Ich werde ohnmächtig, aber die Musik geht weiter. Ich fühle undeutlich, dass mich jemand rettet. Ich ärgere mich darüber. Von dort reiste er weiter ins Jahr 1965. Er war 41 Jahre alt und besuchte seine hinfällige Mutter in Pine Knoll, einem Altenheim, in das er sie erst einen Monat zuvor gebracht hatte. Da sie kaum noch eine Stimme hatte, hielt Billy sein Ohr ganz dicht an ihre pergamentdünnen Lippen, um sie zu hören. Wie? Was denn, Mutter? Sie nahm alle Kraft zusammen, die noch in ihrem zerstörten Körper war, um endlich einen vollständigen Satz zu flüstern. Oh, wie bin ich nur so alt geworden? Billy schloss 1965 kurz die Augen und reiste ins Jahr 1961. Silvester. Er war schmählich betrunken auf dieser Party, bei der jeder, der nicht selbst Augenoptiker war, mit einem Augenoptiker verheiratet war. Komm, lass uns hier reingehen. Schlimmer Schlinge. Billy trank eigentlich nicht viel, denn der Krieg hatte seinen Magen zerstört. Aber jetzt war er sternhagelvoll. Das erste und einzige Mal, dass ich Valencia untreu war. Er hatte es irgendwie geschafft, eine Frau zu überreden, mit ihm in das Wäschezimmer des Hauses zu gehen. Die Frau war ebenfalls sehr betrunken und sie half Billy, ihren BH zu öffnen. Worüber wolltest du denn mit mir reden? Es ist schon in Ordnung so. Oh, wieso nennen sie dich eigentlich Billy und nicht William? Aus geschäftlichen Gründen. Das stimmte. Sein Schwiegervater, dem das Institut für Augenoptik in Ilium gehörte und der Billy geholfen hatte, sein Geschäft aufzubauen, war in dem Bereich ein Genie. Sag deinen Kunden, sie sollen dich Billy nennen. Billy? Sie werden sich so besser an dich erinnern. Aber es wird dir zudem ein klein wenig Zauber verleihen. Denn erwachsene Billys gibt es sonst keine. Ja. Außerdem wird es die Leute dazu bringen, dich gleich als Freund zu betrachten. Raus hier! Sofort! Nicht immer, denn auf der Silvesterparty gab es bald eine fürchterliche Szene. Die Leute äußerten sich mit Abscheu über Billy und die Frau und Billy fand sich plötzlich in seinem Auto wieder. Zuerst einmal muss ich jetzt das Lenkrad finden. Am Anfang wedelte Billy mit den Armen nur so herum, in der Hoffnung, es durch Zufall zu finden. Das glaubst du nicht. Ich muss systematisch vorgehen. Er drückte sich also fest an die linke Tür und tastete sich dann vorsichtig Zentimeter um Zentimeter nach rechts. Erstaunlicherweise hatte er das Lenkrad noch immer nicht gefunden, als er aus der rechten Tür fiel. Sie haben mir das gottverfluchte Lenkrad gestohlen. Er regte sich so darüber auf, dass er das Bewusstsein verlor. Er hatte auf der Rückbank seines Autos gesessen, was der Grund dafür gewesen war, warum er das Lenkrad nicht gefunden hatte. Billy. Jemand versuchte, Billy wachzurütteln. Billy. Doch Billy fühlte sich zu betrunken, Billy, und ärgerte sich noch immer. Verdammt, Billy, wach auf! Keine Zeit, jetzt hier zu pennen! Unversehens fand sich Billy im Zweiten Weltkrieg wieder, hinter den deutschen Linien. Billy. Der Mann, der ihn wachrüttelte, Billy, war Roland Weary. Der hatte den Aufschlag seiner Feldbluse gepackt und stieß ihn unsanft gegen einen Baum, zog ihn dann wieder zu sich und schubste ihn schließlich in die Richtung, die er einschlagen sollte. Aber Billy blieb stehen und schüttelte nur den Kopf. Geht einfach weiter. Was? Geht weiter. Alle ohne mich. Ist schon in Ordnung. Ist schon was? Alles okay. Verdammt. Dann möchte ich nicht wissen, wie einer aussieht, der krank ist. Weiter jetzt. Billy hatte Wiris Gesicht noch nie gesehen. Einmal hatte er versucht, es sich vorzustellen und erschrak darüber, was dabei herauskam. Eine Kröte in einem Aquarium. Weary trat und schubste Billy einen halben Kilometer vor sich her. Die Späher erwarteten sie in der Deckung zwischen den Uferböschungen eines zugefrorenen Bachs. Hast du den Hund auch gehört? Zusammen mit ein paar Männern. Jäger. Ja, mit einer ziemlich genauen Vorstellung von ihrer Beute. Ja, da habt ihr ihn, Jungs. Ja. Hey, er will nicht mehr leben, aber er wird es trotzdem tun. Wenn er in Gottes Namen hier rauskommt, dann wird er sein Leben den drei Musketieren verdanken. So hörten die Späher zum ersten Mal, dass Weary sich und sie als die drei Musketiere betrachtete. Der 18-jährige Panzerabwehrschütze schob sich von hinten zwischen die Späher und legte jedem einen seiner schweren Arme um die Schultern. Und? Was machen die drei Musketiere jetzt? Weary? Ja? Halt's Maul. Die beiden Späher waren klein und geschickt. Wir sind schon oft hinter den deutschen Linien gewesen. Wo sie wie Waldschrate gelebt hatten. Von einem Augenblick zum nächsten in nützlichem Schrecken, hirnlos, nur mit dem Rückenmark denkend. Aber du und Billy... Nun wandten sie sich aus Wearys liebenden Armen heraus. Ihr tätet besser daran, jemanden zu finden, dem ihr euch ergeben könnt. Wir werden von nun an nicht mehr auf euch warten. Und sie ließen Weary und Billy in den Bach zurück. Was könnt ihr nicht tun, Jungs? Billy Pilgrim kriegte davon nichts mit, denn er erfreute sich gerade einer entzückenden Halluzination. In warmen, weißen Sportsocken gleite ich wie auf Schlittschuhen über eine Tanzfläche. Tausende jubeln mir zu. Dies war keine Zeitreise. Es war nie geschehen und sollte auch nie geschehen. Es war der Wahn eines sterbenden jungen Mannes, dessen Schuhe voller Schnee waren. Der Jubel hielt an, aber sein Ton veränderte sich, als die Halluzination einer weiteren Zeitreise wich. Lieber Billy Pilgrim, hiermit wählen wir Sie zu unserem neuen Vorsitzenden. Herbst 1957 in einem China-Restaurant in Ilium, New York. Die Mitglieder des Lions Club stehen auf und applaudieren laut. Jetzt sind wir auf Ihre Rede gespannt. Billy hatte schreckliche Angst. Er hielt das alles für einen grausamen Irrtum. All diese wohlhabenden, gestandenen Männer werden jetzt erkennen, dass sie einen lächerlichen, wurzellosen Nichtsnutz gewählt haben. Sie werden meine schrille Stimme hören. Meine Stimme aus dem Krieg. Er schluckte. Er wusste, dass sein Kehlkopf nichts anderes als eine aus einer Weidenrute geschnitzte Flöte war. Und schlimmer noch, ich habe nichts zu sagen. Die Menge wurde still. Ein Raum voller roter, strahlender Köpfe. Billy öffnete den Mund und heraus kam ein tiefer, nachklingender Ton. Meine Stimme ist ein prächtiges Instrument. Er erzählte Witze, die die Menge zum Kochen brachte. Dann wurde er ernster und rührte seine Zuhörer. Dann erlöste er sie mit einem Witz und schloss im Ton der Bescheidenheit. Da hat sich der Rednerkurs doch bezahlt gemacht. Siehst du, was du angerichtet hast? Siehst du es? Er stand wieder auf dem zugefrorenen Bach. Roland Weary war kurz davor, ihn zu verprügeln. Es hat etwas Tragisches, wie wütend Weary ist. Er schimpfte und winselte unter den Schichten seines heimatlichen Schals. Sie sind weg. Sie sind weg wegen dir. Du hast die drei Musketiere auseinandergebracht. Die frommsten und heldenhaftesten aller Krieger. Unübertroffen in ihrem leidenschaftlichen Tun von strengster Tugend und strahlendem Großmut. Oh, Scheiße. Es ist einzig und allein, dir zuzuschreiben, dass dieser heilige Kampfverband nun nicht mehr existiert. Und dafür wirst du jetzt bezahlen. Weary verpasste Billy einen ordentlichen Kinnhaken und Billy stürzte von der Böschung auf das schneebedeckte Eis des Bachs. Billy kroch auf allen Vieren über das Eis, doch Weary trat ihm so in die Rippen, dass er auf die Seite fiel und sich krümmte. Du dürftest überhaupt nicht bei der Army sein! Billy gab unwillkürliche Krampflaute von sich, die wie Gelächter klangen. Das findest du wohl lustig, was? Billys Jacke, sein Hemd und Unterhemd waren ihm durch die Gewaltanwendung bis zu den Schultern hochgerutscht. Sein Rücken war nackt. Du jämmerlicher Wurm! Weary zog den rechten Stiefel zurück und setzte an, um sein Rückgrat zu treffen. Eine Röhre mit winzigen Tränen. Er beabsichtigte, diese Röhre zu zertrümmern. Doch dann sah er, dass er Zuschauer hatte. Drei deutsche Soldaten und ein angeleinter Polizeihund sahen die Böschung hinunter. In den blauen Augen der Soldaten lag eine verschwommene zivile Neugierde was es wohl damit auf sich haben könnte, dass ein Amerikaner einen Landsmann so weit von der Heimat entfernt zu ermorden versuchte und warum das Opfer lachte. Ruhig, Prinzessin. Die deutsche Schäferhündin zitterte und hatte den Schwanz zwischen die Beine geklemmt. Sie war erst am Morgen von einem Bauern ausgeliehen worden und hatte noch keine Zeit gehabt, sich in ihre neue Rolle zu finden. Prinzessin, das sind zwei Amerikaner. Feinde, verstehst du? Lass sie. Du siehst doch, dass sie Angst hat. Zwei der Deutschen waren noch Teenager. Wo sind denn die anderen beiden hin, die hier eben bei euch waren? Ihr Anführer jedoch war ein Unteroffizier mittleren Alters mit geröteten Augen. Dürr und zäh wie Trockenfleisch. Seine O-Beine steckten in goldbraunen Kavalleriestiefeln, die er an der russischen Front einem toten ungarischen Oberstleutnant abgenommen hatte. Wie das so ist. Da guckst du, was? Und wenn du tief genug reinschaust, kannst du darin sogar Adam und Eva sehen. Billy Pilgrim lag dort auf dem glatten Eis und sein Blick bohrte sich in die Patina der Stiefel. Und da sah er sie in den goldbraunen Tiefen. Adam und Eva. Nackt und so unschuldig, so verletzlich, so beflissen, sich anständig zu benehmen. Billy Pilgrim liebte sie. Neben den goldbraunen Stiefeln standen Füße, die in Lumpen gewickelt waren. Die Lumpen wurden von kreuzweise gewickelten Leinenstreifen zusammengehalten. Als Sohlen dienten mit Riemen verbundene Holzplatten. Billy sah zu dem Gesicht auf, das zu den Holzpantinen gehörte. Es war das Gesicht eines blonden Engels, eines 15-jährigen Jungen. Der Junge ist so schön wie Eva. In der Ferne war ein dreifaches, harmloses Peng zu hören. Es waren deutsche Gewehre. Die beiden Späher, die Billy und Weary zurückgelassen hatten, waren gerade erschossen worden. Sie hatten versucht, den Deutschen aufzulauern. Jetzt liegen sie da und der Schnee unter ihnen nimmt die Farbe von Himbeereis an. Wie das so ist. Damit war Roland Weary der letzte der drei Musketiere. Ah. Und Weary, dem vor Schrecken die Augen herausspringen wollten, wurde entwaffnet. Herr Unteroffizier, darf ich die Pistole behalten? Ja, mein Junge. Danke, Herr Unteroffizier. Der Unteroffizier bewunderte gerade Wearys grausames Kampfmesser. Zweifellos hättest du Lust, dieses Messer gegen mich zu wenden, hm? Würdest mir mit den Dornen des Schlagrings bestimmt gern das Gesicht herunterreißen und die Klinge in meinem Bauch oder meine Kehle rammen. Aber er sprach kein Englisch und deshalb verstand Weary kein Wort. Schönes Spielzeug hast du da. Der Unteroffizier reichte das Messer dem hübschen Jungen. Ist das nicht hübsch? Was? Ja. In Wearys Gesäßtasche fand der Unteroffizier das schmutzige Bildchen von der Frau und dem Pony. Da hat das Pony aber Glück gehabt, nicht wahr? Oder? Oder? Wärst du nicht gern selbst das Pony? Er reichte das Bildchen dem Jungen, der jetzt Wearys Colt hielt. Ja, Kriegsbeutel. Gehört dir. Dir allein, du Glückspilz. Dann musste sich Weary in den Schnee setzen und seine Kampfstiefel ausziehen. Der Unteroffizier gab sie dem hübschen Jungen. Weary gab er dafür die Holzpantinen. Damit besaßen weder Weary noch Billy ordentliches militärisches Schuhwerk und sie mussten viele Kilometer weit gehen, wobei Wearys Holzsohlen klapperten und Billy auf und ab hüpfte und hin und wieder von hinten in ihn hineinstolperte. Mann! Verzeihung. Schließlich erreichten sie an einer Weggabelung ein steinernes Bauernhaus. Es war eine Sammelstelle für Kriegsgefangene. Voller Rauch, aber wenigstens warm. Im Kamin knisterte und knackte ein Feuer. Sie nehmen die Möbel als Brennmaterial. Es waren etwa 20 weitere Amerikaner dort. Sie saßen auf dem Boden mit dem Rücken zur Wand, starrten in die Flammen und dachten, was es dort noch zu denken gab. Nämlich gar nichts. Niemand sagt ein Wort. Billy und Weary fanden einen Platz, wo sie sich hinsetzen konnten. Billy lehnte seinen Kopf an die Schulter eines Hauptmanns, der sich nicht beklagte, und schlief ein. Er ging auf Zeitreise, öffnete die Augen und fand sich in einem Augenblick wieder, als er in das Glasauge einer jadegrünen, mechanischen Eule blickte. Die Eule hing kopfüber an einer Stange aus rostfreiem Stahl. Ah, das Optometer meiner Praxis in Ilium. Mit dem Optometer misst man die Refraktionsfehler des Auges. Um mit den Werten eine Brille zu verschreiben. Billy war eingenickt, als er eine Patientin untersuchte, die auf der anderen Seite der Eule auf einem Stuhl saß. Nicht das erste Mal, dass ich bei der Arbeit einschlafe. Er versuchte sich zu erinnern, wie alt er war oder in welchem Jahr er sich befand. Doktor? Keine Ahnung. Sie sind so still. Verzeihung. Sie haben die ganze Zeit geredet und dann waren Sie auf einmal ganz still. Tja. Haben Sie etwas Schlimmes gesehen? Etwas Schlimmes? Eine Krankheit. Eine Krankheit? In meinen Augen. Nein. Nein. Billy wäre am liebsten gleich wieder weggedämmt. Ihre Augen sind in Ordnung. Ach. Sie brauchen nur eine Lesebrille. Da bin ich aber beruhigt. Wenn Sie durch den Gang nach vorne gehen, werden Sie eine große Auswahl an Gestellen vorfinden. Ja. Als sie fort war, zog Billy die Vorhänge auf. Helles Sonnenlicht platzte herein. Ein glitzernder Asphaltsee. Billy hatte seine Praxis in einem Einkaufszentrum am Stadtrand. Unzählige Autos auf dem Parkplatz. Direkt unter dem Fenster der Praxis aber stand Billys eigener Cadillac Eldorado Coupe de Ville. Auf dem Nummernschild die Jahreszahl 1967. Was bedeuten muss, dass ich jetzt 44 Jahre alt bin. Wo sind nur all die Jahre hin? Eine Sirene heulte auf und erschreckte Billy fast zu Tode. Der Dritte Weltkrieg. Er erwartete schon lange seinen Ausbruch, allerdings kündigte die Sirene nur an, dass es 12 Uhr mittags war. Sie befand sich in einer Kuppel über der Feuerwache auf der anderen Straßenseite. Billy schloss die Augen. Aufwachen! Ihr müsst weiter! Als er sie wieder öffnete, trat ihm ein Deutscher gegen die Füße. Auf die Straße und in Reih und Glied aufstellen! Ein Fotograf war da, ein deutscher Kriegsreporter mit einer Leica. Er fotografierte Billys und Roland Wearys Füße. Das Foto wurde 2 Tage später vielfach gedruckt. Als ermutigender Beleg für die schlechte Ausrüstung unserer Armee. Ich brauche noch was Lebendigeres. Ein Bild von einer tatsächlichen Gefangennahme. Also stellten die Wachen eine für ihn nach. Sie stießen Billy ins Gebüsch und als Billy mit seinem von trotteliger Gutmütigkeit umkränzten Gesicht wieder aus dem Gebüsch krabbelte, bedrohten sie ihn mit automatischen Pistolen, als würden sie ihn gerade in diesem Augenblick verhaften. Nicht lächeln! Verdammt nochmal, nicht lächeln! Was? Billys Lächeln in diesem Augenblick war nicht weniger eigenartig als das der Mona Lisa. Denn er war gleichzeitig zu Fuß unterwegs in Deutschland des Jahres 1944 und fahrend 1967 in seinem Cadillac. Mittagessen im Lions Club. Er musste gerade an einer Ampel mitten im schwarzen Ghetto von Ilium halten. Die Menschen, die in diesem Viertel lebten, hassten es so sehr, dass sie einen Monat zuvor einen Großteil davon niedergebrannt hatten. Es ist alles, was sie besitzen. Und doch haben sie es zerstört. Das Viertel erinnerte Billy an einige der Orte, die er im Krieg gesehen hatte. Die Bordsteine und Bürgersteige zerbröckelt da, wo die Panzer der Nationalgarde drüber gerollt sind. Hey! Hey, Mister! Da stand ein Schwarzer. Mister! Lassen Sie uns kurz reden. Die Ampel sprang auf grün und Billy tat, was am einfachsten war. Billy fuhr durch eine Szene noch größerer Verwüstung. Wie Dresden nach dem Feuersturm. Wie eine Mondlandschaft. Das Haus, in dem Billy aufgewachsen war, hatte hier irgendwo auf dem Gelände gestanden, das jetzt brach lag. Sanierungsgebiet. Ein neues Verwaltungszentrum der Stadt Ilium und ein Kunstpavillon und eine Lagune des Friedens sollten bald hier entstehen. Dazu mehrere Wohntürme. Es war Billy Pilgrim nur recht. Wir Amerikaner haben leider keine andere Wahl, als weiter in Vietnam zu kämpfen, bis wir den Sieg errungen oder die Kommunisten begriffen haben, dass sie ihre Lebensart nicht einfach schwächeren Ländern aufzwingen dürfen. Der Redner bei der Versammlung des Lions Club war ein Major des Marine Corps. Wir müssen unsere Bombardierung sogar noch verstärken. Denn wenn Nordvietnam sich weiter nicht einsichtig zeigt, muss es halt in die Steinzeit zurückgebombt werden. Billy verspürte keinerlei Drang dagegen, Einspruch zu erheben. Und ihn schauderte auch nicht bei dem Gedanken an die abscheulichen Dinge, die Bombardierungen anrichten konnten, wie er sie selbst gesehen hatte. Er aß einfach nur beim Lions Club, dessen ehemaliger Vorsitzender er inzwischen war, zu Mittag. Gott schenke mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Weisheit, das eine immer vom anderen zu unterscheiden. In Billys Praxis hing dieses Gebet gerahmt an der Wand. Es beschrieb die Methode, mit deren Hilfe er weitermachte, wenn ihm auch sonst nicht viel am Leben lag. Zu den Dingen, die man nicht ändern kann, gehören die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er wurde nun dem Major des Marine Corps vorgestellt. Das hier ist Billy. Anganello. Kriegsveteran. Hat einen Sohn, der als Feldwebel in Vietnam bei den Green Berets dient. Unsere Spezialeinheiten leisten hervorragende Arbeit. Sie können stolz auf Ihren Sohn sein. Das bin ich. Das bin ich ganz bestimmt. Nach dem Mittagessen fuhr er nach Hause, um sich ein wenig hinzulegen. Der Arzt hat mir verordnet, jeden Tag Mittagsschlaf zu halten. Billy hoffte damit, die Beschwerden in den Griff zu bekommen, die er neuerdings hatte. Immer mal wieder kommen mir ohne ersichtlichen Grund die Tränen. Bisher hat mich zum Glück noch niemand dabei ertappt. Nur der Arzt weiß Bescheid. Billy weinte ausgesprochen leise und nicht sehr feucht. Ich bin Besitzer eines wunderschönen, im georgianischen Stil gehaltenen Hauses in Ilium. Ich bin reich wie Krösus persönlich, was ich niemals, nicht in 1000 Jahren erwartet hätte. 5 andere Optiker arbeiten im Einkaufszentrum für mich. Ich verdiene über $60,000 im Jahr. Außerdem gehört mir ein 1/5 des neuen Holiday Inn vor der Stadt. An der Route 54 und die Hälfte von 3 Tasty Freeze-Buden. In Billys Haus war niemand. Seine Tochter Barbara stand kurz vor der Hochzeit und sie war mit seiner Frau in die Stadt gegangen. Billy ging die mit Teppich ausgelegte Treppe hinauf und trat in das Schlafzimmer. Er nahm seine Trifokalbrille ab, zog Jackett, Schlips und Schuhe aus, dann legte er sich auf die Tagesdecke. Aber statt des Schlafes kamen ihm Tränen. Sie kullerten. Er schloss die Augen. Als Billy sie wieder öffnete, weinte er noch immer. Aber jetzt war er wieder in Luxemburg. Er marschierte in einer großen Gruppe von Mitgefangenen. Es war ein eiskalter Wind, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Emsfeuer. Seit Billy für ein Foto ins Gebüsch gestoßen worden war, sah er eine Art elektrischen Strahlenkranz um die Köpfe von Kameraden und Bewachern. Auch von den Baumwipfeln und den Dächern von Luxemburg strahlte es. Wunderschön. Billy marschierte mit hinter dem Kopf verschränkten Händen wie die anderen Amerikaner auf. Billy hüpfte auf und ab. Gerade stolperte er in Roland Weary hinein. Pass doch auf, du Idiot. Auch Weary hatte Tränen in den Augen. Weary weinte wegen der schrecklichen Schmerzen, mit der die Holzsohlen mit den Riemenscharnieren seine blutigen Füße zermalmten. An jeder Kreuzung reihten sich weitere Amerikaner in ihre Kolonne ein. Wir fließen wie Wasser, immer weiter abwärts. Bis sie die Fernstraße unten im Tal erreichten. Durch das Tal ergießt sich ein Mississippi von gedemütigten Amerikanern. Zehntausende Amerikaner, alle mit hinter den Köpfen verschränkten Händen, schleppten sich Richtung Osten. Aber die Amerikaner hatten die Straße nicht für sich allein. Die nach Westen führende Spur brodelte und dröhnte unter den Fahrzeugen, die deutsche Reserveeinheiten eilig an die Front brachten. Ihre Gebisse wie Klaviertastaturen. Die Reservisten waren mit Patronengurten behängt, rauchten Zigarren oder bissen gierig in Würste. Billy empfand den Nachmittag als schmerzlich aufregend. Überall Panzersperren, Tötungsmaschinen, Leichen mit nackten Füßen, blau und blass. Wie das so ist. Und Billy hüpfte auf und ab. Auf und ab. Und prallte einmal mehr hart gegen Willys Schulter. Geh richtig. Geh doch richtig! Als die Sonne gerade unterging, fanden sie sich an einem Rangierbahnhof wieder. Dort warteten lange Reihen von Güterwaggons. Sie hatten Reservisten an die Front gebracht. Jetzt werden sie Kriegsgefangene zurück ins Innere von Deutschland transportieren. Die Deutschen sortierten die Gefangenen ihren Rängen nach. Feldwebel zu Feldwebeln, Majore zu Majoren. Und so weiter. In Billys Nähe stand eine Gruppe von Obersten. Einer von ihnen hatte eine beidseitige Lungenentzündung. Er hatte hohes Fieber und Gleichgewichtsstörungen. Während der schwankende Bahnhof um den Oberst wegzusacken drohte, versuchte er sich zu halten, indem er Billy fest in die Augen sah. Bist du einer von meinen Jungs? Der Mann hatte ein ganzes Regiment verloren. Ungefähr 4.500 Mann. Ja, welcher Truppe warst du denn? Bei jedem Atemzug rasselten die Lungenflügel wie fettiges Butterbrotpapier. Bist du von den 451ern? Von welchen 451ern? Infanterieregiment. Der Oberst stand da und erstickte an seinem eigenen Schleim. Ich bin's doch, Junge. Junge, ich bin's, Wild Bob. So sollten ihn seine Männer rufen. Wild Bob. Keiner der Leute, die ihn jetzt hörten, war aber tatsächlich von seinem Regiment. Außer Roland Weary. Doch der hörte ihn nicht. Denn das Einzige, woran Weary noch denken konnte, waren die höllischen Schmerzen in seinen Füßen. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen, dass das Schlachtfeld voller deutscher Gefallener ist, die sich jetzt nur wünschen, sie hätten niemals von den 451ern gehört. Nach dem Krieg hätte ich eine Regimentsfeier in Cody, Wyoming. meiner Heimatstadt veranstalten. Ich will die ganze Ochsen am Spieß grillen lassen. All dies sagte er, während er Billy fest in die Augen sah. Was zur Folge hatte, dass im Schädel des armen Billy nur noch dieser Stuss nachhallte. Gott schütze dich, Junge. Und falls du mal nach Cody, Wyoming kommst, dann frag dort nach Wild Bob. Billy Pilgrim wurde mit vielen weiteren einfachen Soldaten in einen Waggon gesteckt. Weary kam in einen anderen Waggon desselben Zugs. In den Ecken des Waggons unter dem Dach befanden sich schmale Lüftungsklappen. Unter eine stellte sich Billy und als die Menge ihn zu erdrücken schien, kletterte er eine der schräg laufenden Verstrebungen hinauf, um Platz zu machen. Seine Augen waren nun auf Höhe der Lüftungsklappe. So sah er, dass wenige Meter entfernt ein weiterer Zug stand. Die Deutschen schreiben mit blauer Kreide die Anzahl der Gefangenen und die entsprechenden Ränge auf die Waggons. Die meisten der einfachen Soldaten in Billys Waggon waren sehr jung. Beinahe noch Kinder. Doch in Billys Ecke gepfercht stand ein ehemaliger Hobo. Er war 40 Jahre alt. Dieser Hunger ist noch gar nichts. Ja, ja. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Hier ist es doch gar nicht so schlecht. Hey! Mach den Waggon wieder auf! Bei uns ist gerade einer gestorben! Die Wachtposten hörten den schreienden Mann im Waggon gegenüber. Ja. Beeindruckt waren sie von dieser Nachricht aber nicht. Wie das so ist. Hey! Wir haben hier einen Toten! Die Wachen holten endlich eine Trage, schoben die Tür auf und kletterten hinein. Der Waggon des toten Mannes war überhaupt nicht voll. Es waren nur 6 lebende Oberste darin. Und ein Toter. Die Deutschen trugen die Leiche heraus. Wild Bob, wie das so ist. In der Nacht begannen einige der Lokomotiven, sich mit tutendem Gruß in Bewegung zu setzen. Was siehst du, Junge? Sie haben die Lokomotiven und die jeweils letzten Waggons mit orange-schwarz gestreiften Flaggen gekennzeichnet. Ah, Kennzeichnung für Gefangenentransporte. Dürfen aus der Luft nicht beschossen werden. Ah. Billy Pilgrims Zug, der längste von allen, bewegte sich 2 Tage lang nicht. Nicht weiter schlimm. Das ist noch gar nichts. Billy sah durch die Klappe. Der Rangierbahnhof liegt jetzt vollkommen verlassen da. Für die Wachen, die draußen patrouillierten, war jeder Waggon ein eigener Organismus, der durch die Lüftungsklappen aß und trank und seine Notdurft verrichtete. Er spricht durch die Klappen. Manchmal schreit er sogar. Wasser und Brot und Wurst und Käse wurden hineingegeben und Scheiße und Pisse und Wörter kamen heraus. Die Menschen hier scheißen in ihre Stahlhirne. Reichen sie weiter zu den Leuten an den Lüftungsklappen, die sie dann auskippen. Billy war ein solcher Auskipper. Auch Feldflaschen werden herausgereicht, die die Wachen mit Wasser befüllen. Wenn etwas Essbares hereinkam, waren die Menschen still und zutraulich und gütig. Wir teilen alles miteinander. Die Menschen in den Waggons standen und lagen im Wechsel. Die Beine der Stehenden sind wie Pflöcke in eine warme, unruhige, furzende und stöhnende Erde gerammt. Diese seltsame Erde ist ein Mosaik von Schlafenden, die sich wie Löffel aneinander schmiegen. Dann begann der Zug in Richtung Osten zu kriechen. Irgendwo dazwischen war Weihnachten. An Heiligabend rückte Billy Pilgrim eng an den Hobo und schlief ein. Er reiste noch einmal ins Jahr 1967. Als mich die fliegende Untertasse nach Trelfamadorf verschleppt, Billy Pilgrim konnte in der Hochzeitsnacht seiner Tochter nicht einschlafen. Die Hochzeitsfeier hatte am Nachmittag stattgefunden in einem fröhlich gestreiften Zelt in Billys Garten. Streifen in Orange und Schwarz. Billy und seine Frau Valencia lagen in ihrem großen Doppelbett wie Löffelchen aneinander geschmiegt. Vollmond. Billy stand im hellen Mondlicht auf. Ein Leuchten, als wäre ich in einen kühlen, statisch aufgeladenen Pelzmantel gehüllt. Er sah auf seine nackten Füße. Blass und blau. Billy wusste bereits, dass er in Kürze von einer fliegenden Untertasse verschleppt werden würde. Mondschein und Schatten malen den Flur mit Zebrastreifen aus. Das Licht drang durch die Türen der leerstehenden Zimmer von Billys Kindern. Die keine Kinder mehr sind. Für immer fort. Billy Pilgrim tappte die Stufen hinunter. Er ging in die Küche, wo ihn der Mondschein auf eine halbe Flasche Champagner aufmerksam machte, die auf dem Küchentisch stand. Das ist alles, was von dem Empfang übrig geblieben ist. Trink mich, schien sie zu sagen. Also drückte Billy den Korken mit den Daumen heraus. Kein Knallen. Der Champagner war tot. Wie das so ist. Billy sah auf das leuchtende Ziffernblatt der Uhr am Gasherd. Er ging ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Ein Film über heldenhafte amerikanische Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg. Er löste sich ein wenig aus dem Zeitlauf und sah den Spätfilm rückwärts. Durchlöcherte amerikanische Flugzeuge voller Verwundeter und Leichen starten rückwärts von einem englischen Flugplatz. Über Frankreich fliegen einige deutsche Jagdflugzeuge rückwärts von ihnen weg und saugen Geschosse und Splitter dabei auf, die einige der Flugzeuge und Besatzungen absondern. Auch mit den zerstörten amerikanischen Bombern am Boden gehen sie so um. Und diese Flugzeuge steigen rückwärts auf, um sich wieder in den Verband einzureihen. Der Verband überquert eine deutsche Stadt, die in Flammen steht. Die Bomber öffnen ihre Bombenschachtklappen und üben eine magische Magnetkraft aus, schrumpfen so die Flammen ein und sammeln sie in zylindrischen Stahlbehältern, die sie in ihre Bäuche hinaufheben. Die Behälter werden in Halterungen ordentlich verstaut. Auch die Deutschen am Boden haben ihre eigenen magischen Vorrichtungen. Lange Stahlrohre, die sie benutzen, um weitere Splitter aus den Besatzungen und Flugzeugen abzusaugen. Trotzdem gibt es noch einige verwundete Amerikaner und einige der Bomber sind in schlechtem Wartungszustand. Doch über Frankreich kommen weitere deutsche Jagdflugzeuge, die alles und jeden wieder in Ordnung bringen. Als die Bomber ihren Stützpunkt erreichen, werden die Zylinder aus den Halterungen genommen und in die Vereinigten Staaten von Amerika zurückgeschickt, wo Fabriken Tag und Nacht damit beschäftigt sind, sie auseinanderzunehmen und die gefährlichen Inhaltsstoffe zu Mineralien zu verarbeiten. Die Mineralien werden zu Spezialisten geschickt, die in entlegenen Gegenden stationiert sind. Ihre Aufgabe ist es, sie im Boden zu vergraben und geschickt zu verstecken, damit sie nie wieder irgendjemanden verletzen können. Die amerikanischen Flieger geben ihre Uniformen ab und werden Schüler an einem Gymnasium. Und aus Hitler wird ein Baby. Letzteres konnte Billy nur vermuten. Das kam im Film leider nicht vor. Zeit, in den Garten zu gehen, um die fliegende Untertasse zu begrüßen. Schon war Billy draußen, seine blassen blauen Füße zertraten den nassen Rasen. Er blieb stehen, nahm einen Schluck von dem toten Champagner. Schmeckt wie Seven Up. Die fliegende Untertasse aus 12 Amador erschien ganz plötzlich. Sie bewegt sich ja in Raum und Zeit. Das Flugobjekt hatte einen Durchmesser von gut 30 Metern. Rings um den Rand waren Bullaugen. Das Licht aus den Bullaugen pulsiert violett. Wie? Das einzige Geräusch, das sie machte, war eine Art Eulengesang. Sie blieb über Billy in der Luft stehen und hüllte ihn in einen Zylinder ihres pulsierenden Lichts. Die luftdichte Luke auf der Unterseite der Untertasse wurde geöffnet und eine Leiter entrollte sich. Wie eine Schlange, aber mit hübschen Lichterketten eingefasst wie bei einem Riesenrad. Billys Wille war gelähmt und er hatte keine Wahl, als die unterste Sprosse der geschmeidigen Leiter zu fassen. Damit wurde er in die Luftschleuse gezogen und die Luke schloss sich hinter ihm. An der Wand vor ihm hing ein Lautsprecher. Die Trelfarmadoria kommunizierten untereinander telepathisch und besaßen darum keine Stimmbänder. Mit Billy konnten sie nur mit Hilfe eines Computers sprechen. Willkommen an Bord, Mr. Pilgrim. Haben Sie Fragen? Ja. Warum ich? Das ist eine sehr rätselhafte Frage, Mr. Pilgrim. Warum Sie? Warum denn wir? Frage ich Sie. Warum überhaupt irgendetwas? Weil dieser Moment einfach ist. Haben Sie mal Insekten gesehen, die in Bernstein eingeschlossen sind? Ja. Nun, Mr. Pilgrim, da sind wir nun. Gefangen in Bernstein dieses Augenblicks. Es gibt kein Warum. Ein Betäubungsmittel wurde nun in Billys Atemluft gemischt. Er schlief ein. Sie trugen ihn in eine Kabine, wo sie ihn auf einem gelben Liegesessel festschnallten, den sie in einer Filiale des Kaufhauses Sears Roebuck gestohlen hatten. Der Stauraum der Untertasse war noch mit einer Menge anderem Diebesgut von dort vollgestopft, mit dem Billys künstliches Habitat im Zoo von Trelfalmador ausgestattet werden sollte. Als Billy wieder zu Bewusstsein kam, war er nicht mehr in der fliegenden Untertasse. Ich bin wieder in dem Güterzug. auf dem Weg durch Deutschland. Im Waggon war es schwarz. Draußen ist auch alles schwarz. Sie schienen im Schritttempo über die Schienen zu kriechen. Und zwischen dem Klacken, zwischen jedem der einzelnen Schienenstöße verging eine Menge Zeit. Klack, klack, ein Jahr, klack, ein weiteres. Immer wieder hielt der Zug an und ließ ein paar Waggons zurück. So kroch er langsam quer durch Deutschland und wurde immer kürzer. Positionswechsel! Einige standen vom Boden des Waggons auf, andere legten sich hin. Billy wollte sich auch hinlegen, dafür ließ er sich so langsam wie möglich nieder. Er hielt sich an der Verstrebung in der Ecke fest, um sich so leicht wie möglich zu machen für diejenigen, zu denen er sich jetzt legte. Pilgrim, bist du das? Billy antwortete nicht, er rückte nur höflich heran und schloss die Augen. Verdammte Scheiße, du bist es tatsächlich, oder? Der Mann begann Billy grob mit den Händen abzutasten. Du bist es, na klar. Aber jetzt verpiss dich. Billy war sterbenselend, er war den Tränen nahe. Verschwinde, ich will schlafen. Was? Halt die Klappe. Ich halt die Klappe, wenn Pilgrim sich verzieht. Also stand Billy wieder auf und zog sich an der Verstrebung hoch. Wo kann ich denn schlafen? Nicht bei mir jedenfalls. Auch nicht bei mir, du Arschloch. Du schreist und trittst um dich. Ich? Allerdings, verdammte Scheiße. Wimmern tust du auch. Ich? Komm also bloß nicht auf die Idee, dich hier hinzulegen, Pilgrim. Und nun setzte ein bitterböses Madrigal ein, dessen Stimmen aus allen Ecken des Waggons ertönten. Offenbar konnte beinahe jeder eine Gräuelgeschichte darüber erzählen, was Billy Pilgrim ihm im Schlaf angetan hatte. Billy Pilgrim, scher dich zum Teufel! Also musste Billy Pilgrim im Stehen schlafen. Oder eben gar nicht. Durch die Lüftungsklappen kam kein Essen mehr und die Tage und Nächte wurden immer kälter. Am achten Tag sagte der 40-jährige Hobo zu Billy: Oh, so schlimm ist es gar nicht. Ich komme überall zurecht, ja, ja. Tatsächlich? Und am neunten Tag starb er dann. Wie das so ist. Seine letzten Worte waren: Du glaubst, es ist schlimm? Das hier ist doch noch gar nichts. Irgendwie gehören der Tod und der neunte Tag zusammen. Denn auch der Waggon vor ihnen hatte am neunten Tag einen Toten. Roland Weary starb. An Wundbrand, der in seinen geschundenen Füßen begonnen hat. Wie das so ist. Weary hatte in seinem beinahe ununterbrochenen Delirium immer wieder von den drei Musketieren erzählt. Und er hatte eine Menge Botschaften für seine Familie in Pittsburgh. Wenn ich jetzt hier sterbe, und das werde ich ganz bestimmt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass ich gerecht werde. Und deshalb wiederholte er immer wieder den Namen des Mannes, den er bezichtigte, ihn getötet zu haben, damit sie ihn nie mehr vergessen würden. Wer hat mich umgebracht? Billy! Hört mal her. In der zehnten Nacht wurde endlich der Stift aus dem Riegel gezogen und die Tür wurde geöffnet. Der Zug hatte auf einem Nebengleis in der Nähe eines Gefängnisses gehalten, das ursprünglich als Vernichtungslager für russische Kriegsgefangene errichtet worden war. Billy Pilgrim hing schräg in der Verstrebung, als hätte er sich selbst gekreuzigt und hielt sich mit seiner Klaue blau und blass am Rand der Luftklappe fest. Aussteigen! Ihr seid angekommen! Es war mitten in der Nacht. Das wenige Licht draußen kam von einer einzigen Glühbirne, die hoch und weit entfernt an einem Pfahl baumelte. Die Wachen sahen mit eulengroßen Augen in den Waggon und gurrten besänftigend. Ihr seid Amerikaner. Hatten wir hier noch nicht. Trotzdem wussten sie natürlich mit einer solchen Fracht umzugehen. Eine träge, zähflüssige Masse, die man nur dazu bringen muss, langsam in Richtung des Lichts zu fließen. Die Masse setzte sich langsam in Bewegung, verklumpte an der Tür und fiel platschend zu Boden. Billy war der Vorletzte, der es zur Tür schaffte. Der Letzte wäre der Hobo gewesen. Aber der Hobo konnte nicht mehr fließen und er konnte auch nicht mehr platschend zu Boden fallen. Er ist keine zähflüssige Masse mehr. Er ist versteinert, wie das so ist. Die Amerikaner wurden mit leisen Ermunterungen und gelegentlichen Witzchen zu dem Fuß des Pfahls, an dem die Glühbirne baumelte, geführt. Drei Heuhaufen. Die Haufen bestanden jedoch nicht aus Heu. Es waren Mäntel, die man den Gefangenen abgenommen hatte, die tot waren. Wie das so ist. Jeder, der keinen Mantel besitzt, nimmt sich jetzt einen von dem Haufen dort. Verstanden? Die Wachen benutzten ihre Bajonette als Eispickel, hackten Kragen und Mantelsäume und Ärmel und so weiter frei schälten die Mäntel ab und verteilten sie wahllos. Der knittrige Mantel, den Billy Pilgrim bekam, war so klein, dass man ihn kaum für einen Mantel, sondern eher für eine Art großen, schwarzen, dreieckigen Hut halten konnte. Klebrige Flecken, Kurbelwellenschmiere oder alte Erdbeermarmelade. Ein totes Pelztier ist am Mantel festgefroren. Tatsächlich war das Tier der Fellkragen des Mantels. Billy warf ermattet einen Blick auf die Mäntel seiner Nachbarn. Allesamt sind sie mit Messingknöpfen behangen. Mit Goldtressen oder Litzen oder Nummern oder Streifen oder Adlern oder Monden oder Sternen. Soldatenmäntel. Billy war der Einzige, der einen Mantel von einem toten Zivilisten hatte. Wie das so ist. So jetzt, marsch, marsch durch das Tor da! Dahinter nichts Warmes oder Lebendiges, was einen anziehen würde. Nur zahllose, dunkle, niedrige Baracken. Billy und die anderen durchschritten ein Tor nach dem anderen. Und Billy sah seinen ersten Russen. Ein Mann ganz allein in der finsteren Nacht. Ein Lumpenbündel mit einem runden, flachen Gesicht wie ein Ziffernblatt. Billy ging kaum einen Meter von ihm entfernt vorbei. Zwischen ihnen war Stacheldraht. Der Russe grüßte nicht und er sprach nicht. Aber sein süßer, hoffnungsvoller Blick drang unmittelbar in Billys Seele, als wäre Billy eine gute Nachricht für ihn. Dann verlor Billy das Bewusstsein. Er glaubte, als er wieder zu sich kam, in Trelthermador zu sein. Ein Saal. Grell erleuchtet und weiß gekachelt. Er war aber noch auf der Erde. Er war in der Entlausungsstation, durch die alle neu eingelieferten Gefangenen mussten. Zieht euch jetzt aus! Billy tat, wie ihm befohlen wurde. Das war auch das Erste, was auf Trelthermador von mir verlangt wurde. Ein Deutscher maß mit Daumen und Zeigefinger Billys rechten Oberarm. Was sind das für eine Armee, die einen solchen Schwächling an die Front schickt? Ja. Dann betrachteten sie die anderen amerikanischen Körper und zeigten auf einige, die beinahe ebenso schwach waren wie Billy. Das beste Gegenbeispiel gab ausgerechnet der bei weitem älteste Amerikaner ab. Edgar Derby, ein Lehrer aus Indianapolis. Derby war 44 Jahre alt und hatte schon einen Sohn, der selbst als Marineinfanterist im Pazifik diente. Derby musste alle seine politischen Beziehungen spielen lassen, um in seinem Alter noch in die Army zu kommen. In Indianapolis unterrichtete er unter anderem Probleme der westlichen Zivilisation der Gegenwart. Außerdem trainierte er die Tennismannschaft und er kümmerte sich ausgiebig um seinen Körper. Derbys Sohn wird diesen Krieg überleben. Derby selbst nicht. Sein durchtrainierter Körper wird in 68 Tagen von einem Erschießungskommando in Dresden durchlöchert werden. Wie das so ist. Der schlechteste Körper war der von einem Autodieb aus Cicero, Illinois. Paul Zarro ist winzig und seine Knochen und Zähne sind verfault. Vor allem aber hat er widerliche Haut. Sein ganzer Körper ist von münzgroßen Narben übersät. Und dazwischen haben sich Furunkel ausgebreitet. Lazaro war in Roland Wearys Waggon gewesen. Und auch er hatte Weary sein Ehrenwort gegeben, dass er Billy Pilgrim irgendwie dazu bringen würde, für Wearys Tod zu bezahlen. Los! Stellt euch da an der Wand auf! Die nackten Amerikaner gehorchten und reihten sich unter den Duschköpfen auf. Komisch. Es gibt hier gar keine Wasserhähne. Sie konnten also nur warten auf das, was da kommen sollte. Doch sie hatten Glück. Aus den Duschköpfen fiel nur beißender Regen. Tropfen wie aus einem Schneidbrenner. Der brennt, ohne zu wärmen. Das Wasser kniff und peitschte Billys Haut. Taut aber nicht das Eis, das sich im Mark unserer Knochen gebildet hat. Unterdessen wurde die Kleidung der Amerikaner mit Giftgas behandelt. Milliarden von Läusen und Flöhen getötet. Wie das so ist. Billy raste durch die Zeit in seine frühe Kindheit. Ich bin ein Säugling. Gerade hat Mutter mich gebadet. Sie hüllte ihn nun in ein Badetuch, trug ihn in ein sonnendurchflutetes Zimmer. Alles rosarot und himmelblau. Dort wickelte sie ihn aus, legte ihn auf das kitzelnde Badetuch, puderte ihn zwischen den Beinen und tätschelte seinen kleinen Schwabbelbau. Und dann war Billy wieder ein Optiker in mittleren Jahren. Er hackte sich gerade über einen Golfplatz. Sonntag, ein brüllend heißer Sommermorgen. Billy ging längst nicht mehr in die Kirche. Er spielte, wenn man es so nennen kann, mit drei weiteren Optikern. Nach 7 Schlägen war Billy auf dem Green. Ein Putt aus 3 Metern. Jetzt war die Reihe an ihm einzulochen. Treffer. Als er sich hinunterbeugte, um den Ball aus dem Becher zu nehmen, verschwand die Sonne hinter einer Wolke. Ein kurzer Schwindel erfasste ihn. Er fing sich wieder und war nicht mehr auf dem Golfplatz. Er saß festgeschnallt in einem weißen Raum auf dem Weg nach Trafalmador. Wo bin ich? Eingeschlossen in einem weiteren Baumsteinklumpen, Mr. Pilgrim. Wir sind da, wo wir in diesem Augenblick sein müssen. 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Auf dem Weg in eine Zeitschleife, die uns innerhalb weniger Stunden statt mehrerer Jahrhunderte nach Trafalmador bringen wird. Wie bin ich denn hierher gekommen? Um Ihnen das zu erklären, bräuchten wir einen weiteren Erdling. Die Erdlinge sind die großen Erklärer. Sie erklären, warum sich das eine Ereignis gerade so abspielt und wie man andere Ereignisse herbeiführen oder umgehen kann. Ich bin Trafalmadoria. Ich habe die gesamte Zeit im Blick. So wie Sie etwa einen Teil der Rocky Mountains überblicken können. Jederzeit ist alle Zeit. Sie ist unveränderlich. Sie eignet sich nicht für Warnungen oder Erklärungen. Sie ist einfach. Wenn man jeden Augenblick für sich nimmt, wird man entdecken, dass wir alle, wie ich bereits gesagt habe, Insekten sind. Eingeschlossen in Bernstein. Sie glauben nicht an den freien Willen? Hätte ich nicht so eine lange Zeit damit verbracht, die Erdlinge zu beobachten, hätte ich keine Ahnung, was mit dem Ausdruck freier Wille gemeint sein könnte. Ich habe 31 bewohnte Planeten im Universum besucht und ich habe die Berichte von weiteren 100 genau gelesen. Nur auf der Erde spricht man vom freien Willen. So, genug geduscht. Einen Augenblick später befand sich Billy wieder im Krieg. Die Entlausungsstation. Eine unsichtbare Hand hatte das Wasser abgestellt. Billy Pilgrim zog sich an. Nicht sauber, aber rein. Alle Tierchen darin sind jetzt wohl tot. Wie das so ist. Der neue Mantel ist auch aufgetaut und geschmeidig. Er war viel zu klein für Billy. Und von Kugeln durchlöchert. Er hatte einen Pelzkragen und ein rot-seidenes Futter. Offenbar war er für einen Impresario gemacht worden. Er muss die Größe eines Drehorgeläffchens gehabt haben. Oh. Der kleine Mantel riss am Rücken auf, als er ihn anzog, und auch an den Schultern. Die Ärmel lösten sich gleich vollständig. Eine Weste mit Pelzkragen. Der Mantel war ursprünglich an der Hüfte etwas weiter geschnitten, doch das zu viel an Stoff befand sich bei Billy unter den Achseln. Die Deutschen fanden ihn zum Schreien komisch. Er war mit das Lustigste, was sie im gesamten Zweiten Weltkrieg gesehen hatten. Sie kriegten sich überhaupt nicht mehr an. So, und jetzt alle in Fünferreihen aufstellen. Also marschierte die Parade wieder nach draußen und durch ein Tor nach dem anderen. Die Amerikaner waren lebhafter als vorher. Die heiße Dusche hatte ihre Lebensgeister wieder geweckt. In der hintersten Reihe kam es darauf zu einer Auseinandersetzung. Ein Amerikaner hatte etwas gemurmelt, das einem Wachtposten missfiel. Der Soldat verstand Englisch, er zerrte den Amerikaner aus der Reihe und schlug ihn nieder. Warum ich? Warum du? Warum überhaupt irgendeiner? Neben Billy marschierte der kleine Paul Lazaro, der geschworen hatte, Roland Reilly zu rächen. Lazaro dachte aber gerade nicht an Rache. Oh, verdammt. Er war nur mit seinen schrecklichen Bauchschmerzen beschäftigt. Wie wir alle. Ihre Mägen waren auf die Größe von Walnüssen geschrumpft. Und diese trockenen, verschrumpelten Beutel waren wund wie ein Geschwür. Lazaro, reiß dich mal zusammen! Neben Lazaro ging der dem Untergang geweihte Edgar Derby. Die arme Sau. Bei seinem Kriegseintritt war er davon ausgegangen, dass er aufgrund seiner Weisheit und seines Alters zum Hauptmann und Kompanieführer befördert würde. Und da war er nun, um Mitternacht an der tschechoslowakischen Grenze. Halt! Die Amerikaner blieben vor einer Reihe Baracken stehen, die sich äußerlich nicht von vielen anderen, die sie passiert hatten, unterschieden. Mit einem winzigen Unterschied. Die Baracken haben Ofenrohre aus Blech und aus den Ofenrohren wirbeln funkelnde Sternbilder. Als die Tür von innen aufgestoßen wurde, flog Licht mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde aus dem Gefängnis. Heraus marschierten 50 Engländer mittleren Alters. Die fröhlichen Sänger mit den erhitzten Gesichtern gehörten zu den ersten englischsprachigen Gefangenen des Zweiten Weltkriegs. Nun sangen sie für die nahezu Letzten. Sie hatten 4 Jahre oder länger keine Frau und kein Kind gesehen. Vögel gibt's hier auch keine. Nicht einmal Spatzen verirren sich hier ins Lager. Die Engländer waren Offiziere. Jeder von uns hat mindestens einmal versucht, aus einem anderen Lager zu fliehen. Aber dann sind wir hier gelandet, inmitten eines Ozeans von apathischen Russen. Hier durften sie Tunnel graben, so viel sie wollten. Hier kommen wir zwangsläufig immer innerhalb eines von Stacheldraht umzäunten Rechtecks an die Oberfläche, wo wir von sterbenden Russen begrüßt werden, die kein Englisch sprechen und weder Lebensmittel noch brauchbare Informationen noch eigene Fluchtpläne haben. Die Engländer sangen gut und voller Inbrunst. Wir singen jeden Abend zusammen, seit Jahren. Die Engländer machten auch seit Jahren Krafttraining und Klimmzüge. Sie haben Waschbrettbäuche. Ihre Wadenmuskeln und Oberarme sind wie Kanonenkugeln. Sie gehörten, was die Ernährung anbetraf, zu den wohlhabendsten Menschen Europas. Ein Buchhaltungsirrtum zu Beginn des Krieges hat dazu geführt. Als noch Lebensmittel ins Lager kamen, hat uns das Rote Kreuz monatlich 500 statt 50 Pakete geschickt. Die Engländer hatten diese so klug gehortet, dass sie jetzt, gegen Ende des Krieges, noch über gewaltige Reserven verfügten. 3 Tonnen Zucker, 1 Tonne Kaffee, 1100 Pfund Schokolade, 700 Pfund Tabak, 1700 Pfund Tee, 2 Tonnen Mehl, 1 Tonne Dosenfleisch, 1200 Pfund Dosenbutter, 1600 Pfund Käsekonserven, 800 Pfund Milchpulver und 2 Tonnen Orangenmarmelade. All dies bewahrten sie in einem fensterlosen Raum auf. Zum Schutz vor Ratten haben wir ihn mit flach gedrückten Dosen ausgekleidet. Sie wurden von den Deutschen bewundert, denn die fanden, dass sie genauso waren, wie Engländer sein sollten. Sie lassen den Krieg stilvoll und zumutbar, ja sogar vergnüglich erscheinen. Die Engländer wussten bereits seit 12 Stunden, dass amerikanische Gäste im Anmarsch waren. Wir haben nie zuvor Gäste gehabt. Also machten sie sich wie brave Elfen an die Arbeit. Sie fegten und wischten, kochten und buken. Sie fertigten aus Jutesäcken und Stroh Matratzen an, deckten die Tische und legten an jedem Platz ein kleines Präsent bereit. Sie sind halb für die Schlacht gekleidet und halb für ein Tennis- oder Crocketspiel. Nun, in dieser Winternacht, sangen sie gerade ihren Willkommensgruß für die Gäste. Ihre Kleidung duftete nach dem Festessen, das sie zubereitet hatten. Während sie die Amerikaner zur Schuppentür führten, knufften sie sie herzlich und sie erfüllten die Nacht mit Männersprüchen und großspurigen Verbrüderungsgesten. Sie nannten ihre Gäste Yankees, lobten sie für ihren Klasseauftritt und schworen, dass der Jerry längst die Beine in die Hand genommen hat und so weiter. Wer dieser Jerry wohl ist? Billy Pilgrim stand in der Baracke vor einem eisernen, kirschrot glühenden Herd. Dutzende von Teekesseln standen darauf. Einige hatten Pfeifen. Und ein Hexenkessel, gefüllt mit goldener Suppe. Dicker, goldener Suppe. Er starrte auf die urzeitlichen Blasen, die mit lethargischer Würde aufstiegen. Lange Tische waren für das Festessen gedeckt. An jedem Platz stand eine Schale aus Blechdosen, die einst Trockenmilch enthalten hatten. Eine kleinere Dose diente als Tasse, eine höhere, aber schlankere Dose als Trinkbecher. Und jeder Trinkbecher mit warmer Milch gefüllt. Außerdem lagen an jedem Platz ein Rasierhobel, ein Waschlappen, ein Päckchen Rasierklingen. Eine Tafel Schokolade, 2 Zigarren, ein Stück Seife, 10 Zigaretten, ein Streichholzheftchen, ein Bleistift und eine Kerze. Nur die Kerzen und die Seife waren deutscher Herkunft. Sie sind auf gespenstische, durchschimmernde Weise ähnlich. Keiner ahnte, dass Kerzen und Seife aus dem ausgelassenen Fett von Juden und Zigeunern und Schwulen und Kommunisten und weiteren Staatsfeinden hergestellt waren. Wie das so ist. Der Festsaal war von dem Kerzenlicht hell erleuchtet. Auf den Tischen lagen Haufen von frisch gebackenem Weißbrot. Butterklumpen und Marmeladentöpfe. Platten mit Aufschnitt aus Dosenfleisch. Suppe und Rührei. Zum Dessert kommen auch noch warme marmeladengefüllte Teigtaschen. Am fernen Ende der Baracke entdeckte Billy rosafarbene Bögen, an denen himmelblaue Stoffbahnen drapiert waren. Und eine riesige Uhr. Und 2 goldene Thronsessel und einen Eimer mit einem Wischmopp. In dieser Kulisse sollte die Abendunterhaltung stattfinden. Eine Musicalfassung von Aschenputtel. Ja, Junge, du brennst. Billy Pilgrim stand tatsächlich in Flammen. Er war zu nah an den glühenden Ofen gekommen. Der Saum seines kleinen Mantels brannte. Es war ein ruhiges, geduldiges Feuerchen, das an ihm kokelte wie Zunder. Einer der Engländer zog Billy vom Ofen weg und klopfte die Funken mit den Händen aus. Kannst du sprechen? Kannst du hören? Ob es hier wohl irgendwo ein Telefon gibt? Ich würde gern meine Mutter anrufen, um ihr zu sagen, dass ich wohl auf bin. Es wurde still um Billy. Er fiel in Ohnmacht. Noch ein Fest, das bringt die Wende. Und das Elend hat ein Ende. Ein Königssohn sucht eine Braut. Geladen ist da, wer sich traut. Die Schwestern sind ganz aufgeregt und auch die, die gerade fegt. Aschenputtel sagt ganz keck: Den Dreck macht ihr nur selber weg. Ich will mir selbst den Prinzen schnappen. Und wirft fort den ollen Lappen. Und das Kind, verwandt den Elfen, weiß sich auch ganz gut zu helfen. Lässt einfach sich vom Himmel segnen und Gold und Silber auf. Als er wieder zu sich kam, saß er vor der Bühne auf einem Stuhl. Er hatte irgendwie das Essen durchgestanden. Jetzt sah er sich Aschenputtel an. Ein Teil von ihm fand an der Aufführung offenbar schon seit einer ganzen Weile Vergnügen. 12 hat die Uhr geschlagen. Mist, jetzt geht's mir an den Kragen. Billy lachte nicht bloß, er kreischte förmlich vor Lachen. So komisch fand er die Reime. Und er kreischte, bis man ihn aus der einen Baracke schleppte und in eine andere brachte, wo sich das Lazarett befand. Billy war der einzige Patient. Er wurde in eins der Betten gelegt und festgeschnallt. Ich gebe ihm eine Spritze mit Morphium. Gut, aber einer sollte hier bei ihm Wache halten. Kein Problem, Sir. Ich werde hierbleiben. Der Freiwillige war Edgar Derby, der Lehrer, der in Dresden erschossen werden sollte. Wie das so ist. Ja, nicht mit. Unter Morphium-Einfluss träumte Billy von Giraffen in einem Garten. Die Giraffen gingen über Kieswege und blieben immer wieder stehen, um die Zuckerbirnen von den Baumwipfeln zu mampfen. Auch Billy war eine Giraffe. Er aß eine Birne. Die Giraffen akzeptieren mich als Teil ihrer Gruppe. Er war wie sie, ein harmloses, grotesk spezialisiertes Geschöpf. Zwei von ihnen näherten sich aus entgegengesetzten Richtungen und schmiegten sich an ihn. Sie küssten ihn mit ihren langen, kräftigen Lippen. Weibliche Giraffen. Cremefarben und zitronengelb mit Hörnern wie Türknäufe. Diese Knäufe waren mit Samt verkleidet. Schön. Aber warum? Die Nacht senkte sich auf den Giraffengarten und Billy Pilgrim sank in einen traumlosen Schlaf, bis er eine Zeitreise unternahm. Er erwachte in einer Abteilung für nicht gewalttätige Geisteskranke in einer Klinik für Kriegsveteranen in der Nähe von Lake Placid, New York. Über seinem Gesicht lag eine Decke. Frühjahr 1948. 3 Jahre nach Kriegsende. Billy schob die Decke weg und sah sich um. Die Fenster der Station stehen offen. Draußen zwitschern die Vögel. Billy hatte sich mitten in seinem letzten Jahr am Institut für Augenoptik in Ilium selbst eingelesen. Du musst unbedingt Wahnsinnige in der vierten Dimension lesen, mein Lieber. Wahnsinnige in der vierten Dimension? Der Mann, dem das Bett neben Billy zugeteilt war, war ein ehemaliger Infanteriehauptmann namens Elliot Rosewater. Besagter war es auch, der Billy an Science Fiction heranführte, vor allem an das Werk von Kilgore Trout. Science Fiction ist das Tröstlichste, was man lesen kann. Sonst müssten sich die Ärzte hier bald eine Menge richtig guter neuer Lügen ausdenken, damit man überhaupt noch Lust hat, weiterzuleben. Rosewater war doppelt so klug wie Billy. Doch Billy und er machten eine ähnliche Krise durch. Er hält das Leben auch für sinnlos. Nicht zuletzt wegen seiner Kriegserfahrungen. Ich habe einen 14 Jahre alten Feuerwehrmann erschossen, weil ich ihn für einen deutschen Soldaten gehalten habe. Wie das so ist. Ich habe das größte Massaker der europäischen Geschichte miterlebt, nämlich den Brandbombenangriff auf Dresden. Wie das so ist. Und so waren sie beide bemüht, sich und ihr Universum wieder neu zu erfinden. Es riecht verbrannt. Auf Billys Nachttisch glimmte eine Zigarette mit Lippenstiftspuren im Aschenbecher. Oh, Mutter hat ihre Kippe nicht ausgemacht. Seine Mutter wollte nur kurz auf die Toilette. Billy zog wieder die Decke über den Kopf. Er zog sie immer über den Kopf, wenn ihn seine Mutter in der Irrenabteilung besuchte. Und ihm ging es zusehends immer schlechter, bis sie wegging. Nicht, dass sie so hässlich wäre. oder Mundgeruch oder einen üblen Charakter hätte. Sie ist ausgesprochen nett, ganz normal. Eine weiße Frau mit braunem Haar und einem Schulabschluss. Nur, dass sie seine Mutter war, machte Billy zu schaffen. Ich schäme mich einfach. Schließlich hatte sie eine Menge Mühe gekostet, mir dieses Leben zu schenken. Dieses Leben, das ich nun einmal überhaupt nicht mag. Klopf, klopf, da bin ich wieder. Und dann kehrte Billys Mutter von der Damentoilette zurück und setzte sich auf einen Stuhl zwischen die Betten von Billy und Rosewater. Meine Liebe, wie schön, dass Sie Ihren Sohn hier besuchen. Auch wenn er es nicht so zeigen kann, freut er sich bestimmt. Rosewater experimentierte gerade damit, jedem, den er traf, mit herzlicher Anteilnahme zu begegnen. Er meinte, dadurch ließe sich in dieser Welt ein wenig angenehmer leben. Ja, eines Tages werde ich hereinkommen und Billy wird die Decke vom Kopf ziehen. Und wissen Sie, was er dann sagen wird? Was wird er dann sagen, meine Liebe? Er wird sagen, hallo Mama. Und er wird dabei lächeln. Er wird sagen, oh, wie schön dich zu sehen, Mama. Wie ist es dir ergangen? Es könnte schon heute soweit sein. Ich bete jeden Abend, dass es geschieht. Das ist eine sehr gute Vorgehensweise. Die Leute würden staunen, wenn sie wüssten, wie viel in dieser Welt dem Gebet zu verdanken ist. Sie haben ja so recht, meine Liebe. Zum Wesen seines Experiments gehörte auch, alle Leute mit »meine Liebe« oder »mein Lieber« anzusprechen. Kommt Ihre Mutter Sie öfters besuchen? Meine Mutter ist leider tot, wie das so ist. Oh, tut mir leid. Wenigstens hatte sie ein glückliches Leben, solange es währte. Ja, das ist immerhin ein Trost. Ja. Billys Vater ist auch tot, wissen Sie? Na, wie das so ist. Ein Junge braucht unbedingt einen Vater. Und immer so weiter. Ein Duett zwischen einer einfältigen, frommen Dame und einem Mann, dessen innere Leere so voller herzlicher Echos war. Er war der Beste in seinem Jahrgang, als das hier passiert ist. Ja, vielleicht hat er es mit dem Lernen übertrieben. Darf ich fragen, was Sie da lesen? Wahnsinnige in der vierten Dimension von Kilgore Trout. Oh, ja. Es handelt von Menschen, deren Geisteskrankheiten nicht behandelt werden können, weil die Ursachen der Erkrankung alle in der vierten Dimension liegen. Und die dreidimensionalen Erdlingsärzte sie deshalb überhaupt nicht erkennen. Sie haben nicht einmal eine Vorstellung davon. Eine Sache, sagt der Trout, die mir sehr gefällt, nämlich, dass es tatsächlich Vampire gibt. Aha. Und Werwölfe und Kobolde und Engel und so weiter, dass sie sich aber in der vierten Dimension aufhalten. Das gilt laut Trout auch für William Blake, der mein Lieblingsdichter ist. Das gilt auch für Himmel und Hölle. Er ist mit einem steinreichen Mädchen verlobt. Wie meinen? Billy. Ach so, ja. Sehr gut, sehr gut, ja. Geld kann manchmal sehr beruhigend sein. Ja, ja, das kann es wirklich. Natürlich kann es das, meine Liebe. Ihrem Vater gehört das Institut für Augenoptik, an dem Billy studiert hat. Außerdem besitzt er 6 Praxen, alle hier in der Gegend. Er hat sein eigenes Flugzeug und ein Sommerhäuschen am Lake George. Das ist ein schöner See. Billy schlief unter der Decke ein. Als er wieder aufwachte, lag er an sein Bett geschnallt im Lagerlazarett. Edgar Derby liest im Kerzenschein ein Buch. Billy schloss wieder die Augen und erinnerte sich an die Zukunft. Edgar Derby, die arme Sau. In den Trümmern von Dresden vor einem Erschießungskommando. Das Kommando besteht aus nur 4 Soldaten. Ich habe einmal gehört, dass es üblich sein soll, dass in jedem Erschießungskommando ein Mann ein Gewehr bekommt, das mit einer Platzpatrone geladen ist. Unwahrscheinlich aber, dass bei einem so kleinen Kommando in einem so alten Krieg noch eine Platzpatrone zum Einsatz kommt. Der Mann, der Billy das Morphium gegeben hatte, kam herein. Er war ein Oberst der Infanterie, der in Dünkirchen in Gefangenschaft geraten war. Wie geht es denn unserem Patienten? Der Welt entrückt. Aber noch nicht richtig tot. Nein. Wie schön. Die anderen Amerikaner haben sich inzwischen alle rasiert. Sie und der Patient sind die einzigen, die noch Bärte haben. Derby machte den kläglichen Versuch, Haltung anzunehmen. Sir, entschuldigen Sie, Sir. Nein, bitte bleiben Sie, wie Sie sind. Da auf jeden Offizier nur 2 einfache Soldaten kommen und diese Soldaten alle krank sind, können wir, denke ich, auf das übliche Getue zwischen den Rängen verzichten. Derby blieb trotzdem stehen. Sie scheinen älter zu sein als die anderen. Ich bin 45, Sir. Dann sind Sie 2 Jahre älter als ich. Oh. Wissen Sie, wir mussten uns den Krieg hier vorstellen. Und wir haben uns vorgestellt, dass die Soldaten älter sind. Männer in unserem Alter. Ich war schockiert, als ich diese frisch rasierten Gesichter gesehen habe. Um Gottes Willen, habe ich gedacht. Das ist ja der reinste Kinderkreuzzug. Billy reiste noch einmal zurück in die Zeit, als er in der Veteranenklinik lag. Ist meine Mutter weg? Ja. Billy spähte unter der Decke hervor. Auf dem Besucherstuhl saß jetzt seine Verlobte. Valencia. Valencia Merble war die Tochter des Besitzers des Instituts für Augenoptik in Ilium. Sie war reich. Sehr reich. Sie war kolossal dick, weil sie nicht aufhören konnte zu essen. Gerade aß sie wieder etwas. Einen 3-Musketiere-Riegel. Sie trug eine strassbesetzte Katzenaugenbrille mit Trifokallinsen. Das Glitzern der Strasssteine korrespondierte mit dem Glitzern des Brillanten an ihrem Verlobungsring. Der Brillant ist mit $1,800 versichert. Billy hatte den Brillanten in Deutschland gefunden. Kriegsbeute. Billy wollte die hässliche Valencia nicht heiraten. Sie ist eins der Symptome meiner Krankheit. Als er sich hörte, wie er ihr einen Heiratsantrag machte, als er sie auf Knien bat, den Brillantring anzunehmen und das Leben mit ihm zu teilen, da wusste er, dass er bald den Verstand verlieren würde. Hallo. Valencia. Willst du mal beißen? Nein, danke. Wie fühlst du dich? Schon viel besser, danke. Die Leute am Institut für Augenoptik bedauern alle sehr, dass du krank bist. Sie wünschen dir gute Besserung. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Kann ich dir von draußen irgendwas mitbringen? Ach, nein. Ich habe hier so ziemlich alles, was ich brauche. Vielleicht ein paar Bücher? Ach, ich liege hier gleich neben einer der besten Privatbibliotheken der Welt. Billy meinte damit Elliot Rosewaters Science-Fiction-Sammlung. Rosewater, was liest du denn da eigentlich gerade? Ich? Kilgore Trouts Evangelium aus dem All. Oh, erzähl. Es handelt von einem Besucher aus dem Weltall, der mit großer Ernsthaftigkeit das Christentum untersucht, um nach Möglichkeit herauszufinden, warum es Christen so leicht fällt, grausam zu sein. Und? Er kommt zu dem Ergebnis, dass das Problem zumindest teilweise mit der schludrigen Erzählweise des Neuen Testaments zusammenhängt. Er vermutet, dass es die eigentliche Absicht des Evangeliums ist, die Menschen unter anderem zu lehren, selbst den Ärmsten der Armen Barmherzigkeit zu erweisen. Was die Menschen aber tatsächlich daraus lesen, ist, bevor du jemanden umbringst, musst du unbedingt sicherstellen, dass er keine mächtigen Beziehungen hat. Wie das so ist. Das hört sich aber interessant an. Billys Verlobte hatte ihren 3-Musketiere-Riegel verputzt. Gerade aß sie ein Milky Way. Ja, wenn Kilgore Trout nur schreiben könnte. Seine Texte sind fürchterlich. Nur die Ideen sind gut. Er ist verdientermaßen unbekannt. Soweit ich sehen kann, bin ich überhaupt der einzige Mensch, der je von ihm gehört hat. Nicht 2 seiner Bücher sind im selben Verlag erschienen. Und jedes Mal, wenn ich ihm an eine Verlagsadresse schreibe, kommt der Brief zurück, weil der Verlag pleite gegangen ist. So? Ja. Wie es der Zufall wollte, lebte dieser Kilgore Trout einsam und unbeachtet in Ilium. Und Billy sollte ihn bald kennenlernen. Herzlichen Glückwunsch übrigens zu Ihrem prächtigen Verlobungsring, meine Liebe. Danke. Valencia streckte Rosewater ihre Hand entgegen, sodass er ihn genauer betrachten konnte. Billy hat den Brillanten im Krieg bekommen. Ja, das macht den Krieg so reizvoll. Für jeden, wirklich jeden, fällt eine Kleinigkeit ab. Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Ein Pflichttanz mit dem Tod. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Vonnegut. Aus dem Amerikanischen von Gregor Henz. Erster Teil: Das Lächeln der Mona Lisa. Es sprachen Erzähler Bernhard Schütz, Billy Pilgrim, Kilian Land sowie Jonathan Berlin, Johann von Bülow, Inga Busch, Gisa Flake, Robert Galinowski, Christopher Heißler, Nico Holonitsch, Felix von Manteuffel, Henning Nören, Mira Partecke, Frauke Pohlmann, Michael Rotschopf, Lukas Rüppel, Udo Schenk und Oliver Stukowski. Ton und Technik: Peter Harsch, Thomas Monajan, Alexander Notny und Robert Stokowi. Regieassistenz: Cordula Dickmeis. Musik: Peter Harsch. Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Dramaturgie: Andrea Oetzmann. Produktion: Südwestrundfunk 2018. Redaktion: Andrea Oetzmann.